kann diese alten Zeiten von damals nicht zurückholen. Kirby geht bei mir sogar über Mario-Spiele. Nee! Ich habe Spider-Man auf dem Gameboy sehr gerne gespielt. Ja, also der Gameboy liegt bei mir im Bad. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu 25 Jahre Gameboy, dem großen Geburtstagsspecial des DMG 89 Talks. Mein Name ist René und auch heute sind mit dabei der Alexander. Hallo. Der Wampi. Moin. Und als unser erster Gast der Gameboy-Spieler und Sammler Christian, besser bekannt als Undead. Hallo. Ja, was erwartet uns denn an diesem Tag, an dem wir den Gameboy feiern? Natürlich werden wir einige Gäste haben, mit denen wir rund um den Gameboy und auch über die Videospielszene allgemein sprechen. Und hier und da werden wir ein paar Kommentare vorlesen, die uns zum Gameboy-Geburtstag erreicht haben. Und da hätten wir auch gleich den ersten, und zwar vom Gründer der Website Gameboyland.de, dem guten Seppatoni. Er schreibt uns Folgendes. Ich gratuliere dem Gameboy zu seinem 25. Geburtstag und danke ihm für die unzähligen Stunden Spielspaß, welche mir die graue Keksdose bereits beschert hat, und freue mich ebenso auch auf die vielen weiteren Spielerlebnisse, welche wir noch zusammen haben werden. Mit Gameboyland habe ich der alten Keksdose ja bereits vor 9 Jahren ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk auf die Beine gestellt. Damals gab es im Netz so gut wie gar keine Informationen zum Handheld-Klassiker. Entsprechend war es an der Zeit, auch dem Gameboy-Universum ein paar Seiten im Internet zu widmen. Und nun zum 25. Geburtstag von Nintendos Kultgerät existiert Gameboyland noch immer. Zwar sind die Updates aufgrund veränderter persönlicher Prioritäten in letzter Zeit etwas rar geworden, aber es hat sich dennoch eine tolle Community entwickelt, die den Gameboy wie auch die Seite weiter mit Leben füllt. Ja, und zu guter Letzt schreibt er natürlich noch einen Gruß in diesem Sinne auf die nächsten 25 Jahre. Dem können wir uns natürlich nur anschließen. So, dann kommen wir aber jetzt mal zu unserem ersten Gast. Christian, wie bist du denn zum Gameboy gekommen? Also meine allererste Konsole war das NES. Danach folgte 1991 der Gameboy mit den Spielen Fortress of Fear und Dr. Mario. Und ja, seitdem war ich fast jeden Tag mit dem Gerät beschäftigt. Auch wenn ich es leider nie geschafft habe, Fortress of Fear durchzuspielen. Nicht auch heute nicht? Ich habe es noch nicht versucht. Noch nicht versucht? Ja, was ist denn, genau, wir haben uns ja heute vorgenommen, jedem Gast zu Beginn zumindest die gleichen Fragen zu stellen, damit wir so ein bisschen einen Vergleich haben. Was war dein Lieblingsspiel und warum? Auf dem Gameboy natürlich. Mein Lieblingsspiel auf dem Gameboy war Donkey Kong, auch bekannt als Donkey Kong 94, weil bei dem Spiel einfach alles stimmt. Die Grafik, der Sound, das Gameplay, der Umfang. Also da kann man nichts falsch machen. Mhm. Wenn man sich ein gutes Gameboy-Spiel suchen will, sollte man das zumindest mal gespielt haben. Ich mag es nicht. Du magst es nicht? Nee. Warum nicht? Ich mag kein Donkey Kong-Spiel. Weil es Donkey Kong ist, oder? Ja. Auch kein Donkey Kong Country für Super Nintendo? Mag ich auch nicht. Oh Mann. Ja, aber okay. gibt's da einen bestimmten Grund dafür? Also magst du das Maskottchen nicht oder? Kann ich dir nicht erklären. Oder das Gameplay? Kann ich so nicht erzählen. Also, vom Gameplay kann man ja nicht viel sagen. Ich sag nur, ich mag es nicht. Es ist aber ein gutes Spiel. Naja gut, so hat halt jeder seine Meinung. Ja. Ja. Christian, wie bist denn du damals an den Gameboy gekommen? Hast du dir den schenken lassen? Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Ah, zu Weihnachten. Aha. Dann auch schon mit den Spielen zusammen oder hast du die dann nachträglich gekauft? Die Spiele waren dabei. Es war halt war ein gebrauchter Gameboy. Hattest du den dann erst etwas später bekommen? Also erst so 92, 93 oder? Nee, 91 war das. 91. Und da schon gebraucht? Ja. Da hat wohl einer keine Ahnung gehabt. Der Vorbesitzer meine ich jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie viel er gekostet hat. Wie gesagt, er war gebraucht, da waren auch keine Verpackungen und sowas dabei. Ja, ich meine jetzt zu dem Zeitpunkt schon zu verkaufen. Oh. Da kam ja noch eine eine ganze Ecke guter Spieler hinterher. Ich habe nie drauf geachtet, was es für Spiele im Laden gab. Ich habe sehr lange diese zwei Spiele gespielt. Oder vom Nachbarn mal ein Spiel ausgeliehen. Mario Land zum Beispiel. Mhm. Ah, okay. Gut, das hatte ja auch damals jeder gehabt, das Mario Land. Oder es war zumindest weit verbreitet. Tetris hatte jeder. Ja, okay. Das auch. Das kam bei uns erst später. Ich muss auch sagen, dass ich nie so wirklich gut in Tetris war. Okay. Hattest du den Gameboy denn auch in der Schule mit dabei? Oder war das noch zu deinen Schulzeiten? Es war nur, ich habe den immer nur zu Hause dabei gehabt. Ich war erst 4 Jahre alt, als ich den Gameboy bekommen habe. Ach so. Was, 4 Jahre? Ja, 4 Jahre. Ich bin 1987 geboren. Ach so, okay. Aber es ist schon cool, irgendwie mit 4 Jahren so ein Handheld-System zu bekommen. Ja. Da war es auch fast egal, ob man irgendwie gewusst hat, was bei dem Spiel passiert. Hauptsache, man hat was mit Knöpfen rumgedrückt. Okay, stimmt. Und wann hast du dann begonnen, weniger zu spielen und mehr zu sammeln? Das kam sehr viel später. Ich müsste mal überlegen. Das war eigentlich so zur Zeit, als eBay so groß rauskam, sage ich mal. Mhm. Und zwar hat das Sammeln eigentlich damit angefangen, weil ich gesehen habe, dass Spiele, die in Verpackung sind, komplett sind, mehr wert sind. Mhm. Das war der Anfangsgrund, warum ich mit dem Sammeln von kompletten Spielen angefangen habe. Okay. Das war zu Zeiten, wo der Game Boy Advance schon draußen war, wo man die Spiele noch im Laden kaufen konnte. Ja. Und das hat sich dann halt über die Jahre dann immer mehr dahin entwickelt, dass man halt wirklich mehr Sammler war, als dass man die Spiele wieder verkauft hat, weil man wollte gewisse Spiele ja behalten. Mhm. Achtest du denn da sehr drauf, wenn du heute ein Spiel kaufst, in welchem Zustand die sind? Generell ja, aber es kommt auch auf den Preis an. Also ich gehe nicht hin und sage, ich würde für eine minte Verpackung 50 Euro mehr drauflegen. Mhm. Wenn, also als Beispiel, wenn es jetzt ein Spiel, sagen wir mal, 50 Euro Mint wert wäre. Ja. Und ich würde es im guten Zustand auch für 20-30 bekommen, dann würde ich es auch für 20-30 nehmen. Ah, okay, also nicht dann so der absolute Hardcore-Sammler in dem Bereich dann. Es kommt drauf an halt. Also ich bin auch stellenweise Sealed-Sammler, also neue Spiele in Folie verpackt. Und aber selbst da gucke ich dann, dass die Preise nicht zu krass werden. Mhm. Aber vielleicht nochmal auf den Begriff Mint zurückzukommen. Das ist ja etwas, was jeder Verkäufer so ein bisschen anders auslegt, anders definiert. Also Mint ist nicht gleich Mint. Wenn man da teilweise eBay-Auktionen sich anguckt, in denen eben in der Produktbezeichnung der Begriff Mint integriert wird, ja, kann man ja manchmal nur mit dem Kopf schütteln, weil wir vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Mint haben, als es jemand anderes hat. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was für dich Mint bedeutet tatsächlich. Also für mich bedeutet Mint, dass der Zustand halt wirklich wie neu ist. Also keine Macken an der Verpackung, keine weißen Stellen, keine Kratzer, keine Knicke in den Anleitungen. Mhm. Mint bedeutet, dass man die Module noch nicht einmal in der Konsole hatte, weil da ja immer mal wieder Kratzer auf der Rückseite entstehen können, gerade bei den Gameboy-Spielen. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Händler den Begriff Mint nutzen, damit sie ihre Sachen besser losbekommen. Weil sich Leute von dem Wort beeinflussen lassen. Ja. Ja, das hat für mich auch Ansichtssache zu tun. Wenn der eine sagt, okay, da ist eine Macke dran, das bleibt aber trotzdem Mint, und der andere sagt, nee, da ist eine Macke dran, das ist nicht Mint. Weil der Zustand Mint ein Tatsachenzustand ist. Da kannst du nicht einfach von Meinung ausgehen. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Aber dennoch sind ja unterschiedliche Meinungen im Raum, ja. Ja, es gibt halt Leute, die sagen, die geben sich mit dem und dem Zustand zufrieden. Mhm. Und für die wäre das wie Mint, aber okay. Es ist halt dann auch trotzdem nicht Mint. Ich glaube, jedem sei empfohlen, wenn er eben nicht enttäuscht werden möchte von einer bestimmten eBay-Auktion oder von einem bestimmten Produkt, immer nachfragen, sich vielleicht auch mal deutlichere Bilder zuschicken lassen, ja, hochauflösen, damit man einfach einen besseren Eindruck gewinnen kann von dem Spiel. Ja, finde ich auch. Für mich ist Mint eigentlich auch, muss ich dem Christian beipflichten, im Grunde sealed nur ausgepackt, ne? So, ja, kann man so sagen, ne? Also wirklich, gut, kann natürlich im Schrank gestanden haben oder in der Kiste jahrelang, aber es sollte wirklich dann schon super in Schuss sein. Also. Eine Frage hätte ich noch. Du hast doch erzählt, du bist vom NES zum Gameboy gekommen. Ja. Wie alt warst du denn, wo du das NES bekommen hast, wenn du schon nur vier Jahre warst, wo du Gameboy bekommen hast? Ein Jahr jünger. Achso. Aber gute Frage. Mit 3 Jahren schon? Ja. Okay, war das dann auch wirklich für dich bestimmt oder war das halt, weil es im Haushalt vorhanden war? Meine Mutter hat von ihrer Nachbarin das NES gezeigt bekommen und hatte halt Lust dazu. Und ja, wenn man Kinder hat, dann holt man sich sowas und spielt dann zusammen auch mal Mario. Ah, okay. Die Spiele, die da dabei waren, waren dann auch, das war glaube ich das Donkey Kong Classic Bündel, wo das Spiel dabei lag. Und dann hat sich meine Mutter noch das so Mario Bros. 3 dazu geholt. Glaube ich, war das. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Nee, ist ja auch nicht tragisch. Du hast ja eine recht große Sammlung und vor allem auch eine Sammlung mit sehr vielen Limited Edition Game Boys. Kannst du den Zuhörern vielleicht da mal so 2, 3, sage ich mal, Highlights vorstellen, die du in deiner Sammlung hast? Ich habe da zum Beispiel den Osamu Tezuka Game Boy gesehen, den es, glaube ich, nur im Osamu Tezuka Museum in Japan gibt. Kannst du da was zu sagen? Wie du daran gekommen bist zum Beispiel? Die meisten Sachen habe ich generell durch eBay bekommen. Also ich habe immer wieder geguckt, ob irgendwelche Limitierten, das war eigentlich mein Fachsuchbegriff, Limited. Ja, und dann habe ich halt immer mal wieder verglichen, was so Leute im Ausland dafür wollen. Ja. Und habe dann einfach meinen Preis festgelegt. Habe gesagt, ja gut, wenn ich zu dem Preis bekomme, dann biete ich mal mit. Und dann kamen dann halt auch so Gameboys wie Game Boy Color Anna Version. Das ist, glaube ich, eine Airline. Ja. Dann habe ich den Game Boy Light Famicom Skeleton Edition, den man, soviel ich weiß, nur in Japan gewinnen konnte und ist auf 5000 Stück limitiert. Genau. Das ist vielleicht für die Zuhörer, der hat erstmal ein spezielles Gehäuse, der ist nämlich transparent, ne? Ja, genau. Das ist ein Game Boy Pocket, ne? Ja, Game Boy Light. Also es ist ein Game Boy Light. Ein Game Boy Light, aber ist halt dadurch, dass er so ein besseres, anderes Display drin hat, ist er ein bisschen dicker. Also er kommt doch eher dem Original Game Boy nahe. Ah, okay. Und er hat eine, glaube ich, eine lustige Verpackung. Kannst du da was zu sagen? Zu der Frau im Astronautenkostüm. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Sieht halt ein bisschen futuristisch aus und man... Ja. Hat so eine gewisse Anspielung, glaube ich. Ja, nicht weiter definieren möchte. Genau, für die Zuhörer, die Verpackung zeigt halt eine comicartige Frau in so einem Astronautenanzug. Und da stehen halt so ein paar Sätze drauf, die könnte man zweideutig interpretieren, wenn man wollte, würde ich mal sagen. Also, besser zu zweit spiele besser zu zweit als mit dir alleine und so. Also, naja, in die Richtung wollen wir jetzt nicht gehen, aber solche Dinge stehen da halt, ich glaube, fünf oder sechs Sprüche stehen da drauf auf der Packung. Ist schon ganz witzig. Wie bist du an die gekommen? Auch über eBay? Auch über eBay. Auch über ich habe den einmal bei eBay auslaufen sehen, da ging er, glaube ich, für 150 Euro weg. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, wenn dann nochmal auftauchen sollte, dann werde ich mitbieten. Und ja, dann habe ich denselben Betrag eingegeben und habe ihn dann für 90 Euro bekommen. Och. Ja. Das ist ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen. Dafür würde ich ihn auch heute noch nehmen. Also. Ja. Oh Mann. Du hast ja sogar eine relativ niedrige Limitierungsnummer, ne? Meine ich, also 559 von 5000, ne? Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Christian, du bist ja aber auch noch bekannt als Highscore-Gamer, eben auch im Gameboy-Bereich. Ja. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was sich da der Ansporn ist? Also der generelle Ansporn liegt in der Highscore-Seite vgr.fr, eine französische Highscore-Seite, international. Und da kann man halt seine Scores mit anderen Leuten vergleichen. Bei gewissen Spielen sage ich mir, das einfache Durchspielen reicht mir nicht. Wenn es die Möglichkeit gibt, auf Max-Score zu zocken, dann nutze ich die Chance auch. Es sei denn, es dauert zu lange, wenn es dann langweilig wird in dem Sinne. Aber dann grundsätzlich ohne Cheats und ohne... Ohne Cheats, ja, absolut. Nur original, wenn ich Gameboy-Spiele spiele, dann auf dem Gameboy Advance. Ja. Gameboy Advance SP. Mhm. Und weil man einfach auch bessere Bilder damit machen kann. Ja. Ohne Cheatcodes, ohne Action Replay, ohne irgendwas. Ja, so gehört sich das auch. Genau, denke ich auch, ja. Ja, du führst ja auch zum Beispiel immer wieder einen neuen Rekord ein bei Anyway. Ja. Mit den Symbolen. Ja, also laut den Symbolen bin ich momentan auf dem höchsten Score von allen Spielern. Nur leider wurde es auf der Seite nicht nach Symbolen, sondern rein nach den Zahlen gerechnet. Mhm. Und der Score loopt leider bei nach 9999. Und der kommt am Anfang halt immer, was weiß ich, eine Feuerblume, was gab es da noch? Dann kam der Pilz und das letzte war der Stern. Und der bleibt dann auch bis zum Schluss stehen, selbst wenn man es nochmal loopen sollte. Achso, hast du es jetzt ausgereizt? Nein, aber ich habe es mir von jemandem sagen lassen, der das Spiel ausgelesen hat. Also da gibt es ja so eine ROM-Szene, wo die Leute dann die ganzen Dateien, die Daten von dem Spiel auslesen und gucken, was gibt noch an Symbolen und da gibt es keine weiteren. Ah. Deswegen geht man davon aus, dass es dann beim Stern bleibt. Mhm. Okay. Sehr interessanter Fakt. Interessant. Ja. Mhm. Ja. Um nochmal zurückzukommen auf die limitierten Gameboys. Ja. Ich habe auch einen seltenen schwedischen Gameboy, Gameboy Pocket, der auf der Vorderseite blau und auf der Rückseite gelb ist. Dieser wurde vermutlich durch irgendwelche Jubiläum oder durch ein Gewinnspiel verlost. Und dieser ist auch auf 3000 Stück limitiert. Oh ja. Kannst du kurz den Zuhörern beschreiben, wie der genau aussieht, der Gameboy, also farblich gesehen? Ja, also da ist der schwedischen Flagge nachempfunden. Der ist auf der Vorderseite blau und auf der Rückseite gelb. Mhm. Und neben dem Aufkleber auf der Rückseite auf dem Batteriedeckel ist auch noch ein Zertifikat dabei, wo dieselbe Nummer drauf ist. Ah, okay. Limitierungsnummer. Ja. Ist das von Nintendo offiziell gewesen? Ja, ne? Ich denke schon. Also auf dem Zertifikat ist auch noch das Nintendo-Logo mit drauf. Ja, ein sehr schönes Stück Hardware, muss man ja schon sagen. Hast du weitere, vielleicht sogar Sealed Gameboys in deiner Sammlung? Ich habe noch einen normalen roten Gameboy, Sealed, wo ich mir aber nicht 100% sicher bin, dass er wirklich Sealed ist. Weil auf der Seite des Gameboys, wo er eigentlich diese Klappe für das Linkkabel sein sollte, ja, der fehlt bei dem. Der ist halt in der Kunststoffhülle verpackt, ja, und da ist auch vorne so ein Nintendo-Aufkleber drauf. Aber ich weiß halt nicht, ob der schon mal geöffnet wurde. Naja gut, bei diesen Aufklebern kann natürlich theoretisch schon mal ganz vorsichtig abgemacht worden sein. Obwohl, ja, dann würde man es auch sehen, ne? Das ist, glaube ich, so ein transparenter, ne? Ja, das ist die Frage. Bei dem einen sieht man es halt nicht, ja, dass der schon mal entfernt wurde. Aber ich gehe halt von Natur davon aus, dass solche Gameboys immer mit so einem Linkkabelabdeckung ausgeliefert wurden. Selbst die farbigen. Ja, kann man eigentlich mit rechnen. Produktionsfehler vielleicht? Glaube ich eher unrealistisch. Okay. Im schlimmsten Fall wird er ja irgendwie in der Verpackung rumfliegen, weil er vermutlich abgefallen wäre oder sowas, weil es ist ja nicht so. Stimmt, in den Play-It-Loud-Cases gibt es keine Löcher oder sowas, wo der hätte durchfallen können. Mhm. Mhm. So, jetzt wird es aber zu nerdig hier schon wieder, ich merk's schon. Ich spiel Gameboy. Super. Knackt gerade seinen neuesten Highscore in Tetris. Hey, ich spiele Super RC Pro AM. Okay. Auch ein schönes, ja, Spiel. Ja, Christian, vielleicht mal noch eine Frage an dich. Wenn du so zurückschaust, gibt es ein Spiel aus der, sagen wir mal, Neuzeit, was du gerne auf dem Gameboy gespielt hättest, wenn es das denn damals schon gegeben hätte? Puh, da müsste ich überlegen. Also generell, egal welche Konsole, oder? Egal welche Konsole, genau. Von welchem Titel hättest du dir vielleicht eine Umsetzung auf dem Gameboy gewünscht, die es aber noch nicht geben konnte? Oder vielleicht hättest du dir eine Umsetzung gewünscht von einem Spiel, das es gab, aber die nie kam. Vielleicht auch so. Fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Es war wieder so eine Totschlägerfrage, ich merke schon. Ja, ja, ja. Weil man muss halt dazu sagen, es gibt ja viele Gameboy-Umsetzungen, was es dann auch als 16-Bit für Super Nintendo gibt, als Beispiel. Ja. Stimmt. Aber ich sag mal, zum Beispiel so ein Tomb Raider für einen Gameboy. Also im 2D nach links und rechts, so ein Sidescroller. Ja. Oder auf dem NES, da gab es ja dieses Bucky O'Hare. Da habe ich früher die Zeichentrickserie zugeguckt, dieser grüne Hase. Stimmt, es gab kein Gameboy-Teil davon. Genau, ja. Das wäre auch cool gewesen, wenn sie das für einen Gameboy umgesetzt hätten. Aber es gibt noch eine Gameboy Advance-Version, habe ich mitbekommen. Oh. Von Bucky O'Hare. Okay, dann muss ich mal danach suchen. Ja, Christian, wie sieht das denn heutzutage aus? Spielst du noch regelmäßig auf dem Gameboy und wenn ja, auf welchem Gerät spielst du dann? Also, trotz, dass ich gerne Retro-Spiele spiele, also ja, ich spiele sehr gerne heute noch Gameboy-Spiele, komme ich mit dem Display nicht mehr klar. Okay. Weil die Pixel von dem, ich weiß jetzt gerade nicht den Fachbegriff von dem Display. Dot Matrix. Dass da die Pixel nachziehen. Wenn man sich zum Beispiel Mario nach links und rechts bewegt, dann zieht er wie so eine Spur hinter sich her. Ja, okay. Ja. Und wenn man sich das mit dem heutigen Game Boy vergleicht, zum Beispiel dem Game Boy Advance SP, womit man ja jedes Game Boy Spiel spielen kann, dann ist das einfach erfreulicher für die Augen, sag ich mal. Man erkennt alles besser. Ja. Auch der Hintergrund, der dann leider eher zum Vordergrund wird beim Original-Display, wird dann beim GBASP, der bleibt dann im Hintergrund. Kann ich auch nur zustimmen. Also ich spiele auch des Öfteren erwische ich mich, dass ich auf dem Advance SP spiele. Oder wenn genug Helligkeit da ist, Tageslicht, dann eher auf dem Pocket, weil da eben das Display schön groß ist. Aber so Game Boy Classic ist natürlich immer schwierig. Also fehlt das Licht, dann ist es schon eine Qual manchmal, sich da auf dem grünen Display zurechtzufinden. Ja. Alexander, spielst du, ich glaube, die Frage hatten wir, glaube ich, schon in Folge 1 beantwortet. Du spielst auch eher auf dem Advance SP, ne? Es stimmt, ja. Einfach weil das Gerät kleiner, handlicher ist, also es ist nicht so schwer, es passt nun mal auch in jede Gesäßtasche oder Innentasche von der Jacke. Ja, und natürlich der große Vorteil, die Hintergrundbeleuchtung. Ja. Ganz klasse. Ja. Also, wenn ich klassische Gameboy-Spiele spiele, dann ist die erste Wahl auch ein GBA-SP. Mhm. Und Vrampi, du spielst, glaube ich, immer auf dem Gameboy Light, ne? Wenn ich Handheld spiele, Game Boy Light, aber meist zwischendurch auch mit dem Super Game Boy 2 und dem Game Boy Commander auf dem Super Nintendo. Das ist natürlich die eigentlich beste Lösung. Stimmt. Spielst du auch mit dem Super Game Boy, Christian? Nee, das nicht. Nee, gar nicht? Nee, gar nicht. Das hat auch den einfachen Grund, ich unterscheide gerne von Handheld und Standkonsolen. Ah, okay. Okay. Bei dem Gameboy, den kannst du immer mal anmachen, auch wenn du mal nur wenig Zeit hast. Ja. Und bei den Konsolen, da musst du erst einmal hier, machst den Fernseher an, dann stellst du den AV-Sender ein und ja, da musst du noch einen Controller rausholen, wenn er weggepackt ist. Ja, das ist dann beim Gameboy wirklich schneller und besser. Ja. Super Gameboy ist natürlich so eine Zwitterfunktion. Ja? Einerseits hat man die mobilen Spiele, die man eigentlich auf dem mobilen Handheld spielen soll. Die betreibt man dann plötzlich über eine Adapterlösung auf einer stationären Konsole. Das ist schon, finde ich eigentlich eine interessante und gute Idee von Nintendo, auch die Gameboy-Spiele auf einem großen Bildschirm genießen zu können. Ja. Wobei, ja, eigentlich müsstest du ja den Super Game Boy lieben, denn dein Lieblingsspiel Donkey Kong hat ja auf dem Super Game Boy doch einige Funktionen, die herausstechen, beziehungsweise einige Rahmen, die daher sich noch hervortun. Denn das Spiel kann man als, ja, als eine Art Arcade-Automat spielen. Hast du das schon mal gespielt? Habe ich schon ausprobiert, ja. Ja. Und besonders schön ist auch, dass das Spiel schön eingefärbt wird. Ja, stimmt. Aber nicht nur Donkey Kong ist eins deiner Lieblingsspiele, Christian. Du bist ja auch ein Kirby-Fan, habe ich gehört. Hm? Ja, also Kirby geht bei mir sogar über Mario-Spiele, muss ich sagen. Mhm. Sind zwar generell einfacher, aber ich liebe einfach diese kleine Knutschkugel. Kann ich sagen, warum. Ja, auch plattformübergreifend, also konsolenübergreifend? Ja, also mein allererstes Kirby-Game war auf dem NES. Mhm. Und es ist einfach, es gibt einfach nichts Besseres, als wenn man seine Gegner besiegt und dann deren Fähigkeiten einnimmt. Das vergleiche ich dann auch nicht mal mit Mega Man. Da ist Kirby einfach besser. Okay, das ist mal eine Aussage. Weil so gesehen könnte Kirby Mega Man einsaugen und könnte seine Fähigkeit annehmen. Okay, stimmt. Und ja, durch die NES-Version bin ich dann halt auch zu den Gameboy-Spielen gekommen. Mhm. Und die habe ich sehr lang gespielt. Also ich habe sowohl den ersten und den zweiten Teil auf Maximum Highscore gespielt. Was beim zweiten natürlich sehr nervt, weil nach jedem besiegten Gegner durch die Punkte ein Leben extra. Stimmt, das vereinfacht das Ganze natürlich ein bisschen. Welches war denn da dein Lieblingsspiel auf dem Gameboy dann? Das war dann der zweite Teil, weil beim ersten Teil konnte man leider nicht, weil es ja der allererste Kirby-Teil überhaupt war, konnte man da noch keine Fähigkeiten annehmen von den Gegnern. Mhm. Stimmt. Das erste Teil war ja auch eher für ein recht junges Publikum oder auf ein recht junges Publikum auch zugeschnitten. Ja, also es war extrem einfacher. Ja. Wobei man sagen muss, wenn man es einmal durchgespielt hat, hat man einen schwereren Schwierigkeitsgrad freischalten können, mit dem man dann nur 3 Leben hatte anstatt 6. Stimmt, das Ganze habe ich Ende letzten Jahres auch nochmal durchgespielt und durch diesen zweiten Schwierigkeitsgrad wird das Spiel auch so ein bisschen, ja, Achtung, fordernder. Und das fand ich auch wirklich nicht schlecht bei Kirby. Denn das fand ich beim ersten Teil auch, wenn man auf Start gedrückt hat, dann hat der Kirby nach ein paar Sekunden angefangen zu tanzen. Fand ich sehr, sehr lustig. Wo ich mir erst gedacht habe, ich habe doch auf Pause gedrückt. Und dann fängt der Kirby an, sich zu bewegen. Okay, das probiere ich mal aus. Das sind immer so kleine Gimmicks bei so Spielen. Das, da haben wir auch öfter mal bei anderen Spielen drüber gesprochen. Das macht die Gameboy-Spiele ja eigentlich auch aus, dass man immer mal so kleine versteckte Sachen findet, wie bei Boxel, wenn man Pause drückt oder wenn man länger sich nicht bewegt. Ja. Dann legt er sich schlafen, die Figur oder sowas. Oder schnarchend, besser gesagt. Das ist schon immer ganz nett bei solchen Spielen. Ja, Christian, die Zeit geht so langsam dem Ende zu, beziehungsweise der nächste Gast wartet schon in der Pipeline. Deswegen verabschieden wir dich jetzt an dieser Stelle mal. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei uns. Den hatte ich. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin auch beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Ja, genau. Für die Zuhörer, wir planen ein Kirby-Special und wer könnte da besser geeignet sein, uns als Experte zur Seite zu stehen als der Christian? Und da freuen wir uns schon drauf. Ob es dieses Jahr noch was wird, schauen wir mal. Vielleicht so im zweiten Halbjahr des Jahres finden wir uns da vielleicht zusammen. Ja, gut, dann feier noch ein bisschen den Gameboy. Ja, alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. So, ciao, ciao. So, danke nochmal Christian und kommen wir nochmal auf unser Gewinnspiel zu sprechen, was wir auf unserem Blog ausgelobt hatten, beziehungsweise auch in unserem Podcast zum großen Geburtstags-Special. Und da haben wir euch gefragt, was ist euer Lieblingsspiel und warum? Und da hatten wir auch einige Rückmeldungen von den Teilnehmern. Und das Schöne war, ganz im 90er-Stil, man konnte bei uns natürlich auch per Postkarte teilnehmen. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, das zu machen. Und da haben wir dann tatsächlich immerhin eine Postkarte auch bekommen. Und ja, zwar und zwar von Mike aus Bremen. So viel können wir sagen. Und vielen Dank dafür an Mike, falls du uns jetzt hörst. Und Postkarte lässt natürlich nicht viel zu, aber sein Lieblingsspiel ist Gargoyle's Quest. Und der Grund dafür war einfach, dass es umfangreich, motivierend, die Grafik und die Musik einfach blendend sind. Ja, vielen Dank dafür, Mike, für deine tolle Postkarte. Wir werden sie in Ehren halten. Und wenn wir mal ein 25-jähriges Jubiläum haben, werden wir die bestimmt auch noch haben. Und ja, Vrampi, du bist ja ein Briefmarkensammler. Dir hat doch die Postkarte bestimmt auch toll gefallen, oder? Ja, das hat mich erstaunt, dass heutzutage noch bei der jüngeren Generation oder sagen wir unserem Alter eine Postkarte geschickt wird, weil die meisten schreiben eh nur eine E-Mail bei Gewinnspielen. Genau, genau. War natürlich auch bei unserem möglich, per E-Mail oder per Kommentar dann teilzunehmen, aber eben auch per Postkarte. Ja, und das fanden wir ganz toll. Denn früher hatte man ja auch sowieso viel mit Postkarten an Gewinnspielen oder eben auch an am Club Nintendo teilgenommen, beziehungsweise konnte man sich dort registrieren und dann hat man eben die tolle Zeitschrift bekommen. Alexander, bist du Club Nintendo Mitglied gewesen, beziehungsweise bist du Leser des Club Nintendo Magazins gewesen? Also damals war es so gewesen, zumindest in meinem Freundeskreis, wenn man dazugehören wollte, musste man einfach in die große Nintendo-Familie eintreten und Mitglied werden. Es ging allein auch schon um diesen Mitgliedsausweis, den man dann in seinem Geldbeutel mit sich tragen konnte, und das war schon eine sehr coole Sache. Ich meine, damals gab es solche Ausweise irgendwo im Mickey-Maus-Heft oder im Yps-Heft, ja. Und ja. Aber jetzt einen Ausweis von Nintendo besitzen zu können, das war schon was sehr Erhabenes, muss ich sagen. Und ich war damals auch Club Nintendo-Mitglied gewesen. Ah, sehr schön. Hast du deinen Ausweis noch? Nee, also schade. Also der ist irgendwann mal verschwunden. Vielleicht war der auch mal irgendwann so beschädigt gewesen. Wie gesagt, den hat man ja permanent und überall mit hingeschleppt, dass der vielleicht mal gebrochen war, das Plastik. Aber irgendwann ist er halt, war er nicht mehr da gewesen, und ich glaube, es geht auch vielen so. Also die heute noch ihren damaligen Ausweis besitzen, also das ist schon respektabel und toll. Was ich allerdings noch habe, ist das Übersendungsschreiben von Nintendo. Ah. Ja, ich glaube. Also das Original, was du abgeschickt hast. Nee, das ist das Originalschreiben, das Nintendo zurückgeschickt hat. Ach so, okay. Also, und zwar war es ja so gewesen damals, dass man sich über eine Postkarte beim Club Nintendo anmelden konnte. Die Postkarten, die konnte man in den Game Boy spielen, als auch in den Hardware-Verpackungen finden, zum Game Boy, aber auch im NES oder im Super Nintendo lagen die später aus. Und da hat man dann die Postkarte entsprechend ausgefüllt, beziehungsweise damals die Erziehungsberechtigten, die Eltern, und hat sich dann angemeldet beim Club Nintendo. Und da kam dann ein paar Wochen später ein Bestätigungsschreiben von Nintendo, ganz offiziell, mit Nintendo-Briefkopf natürlich, ja, wo man als neues Mitglied im Club begrüßt wird. Und das habe ich noch vorliegen. Ach, kannst du da vielleicht mal so ein 2-3 Zeilen draus zitieren, was da so drin stand? Das kann ich auch kurz verlesen, das ist gar nicht so lang, das Schreiben. Also, okay. Da steht nämlich dann: Hallo Alexander, herzlich willkommen im Club Nintendo. Du bist jetzt als Mitglied bei uns im Club Nintendo erfasst. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Falls ein Beitrag erhoben werden sollte, wirst du rechtzeitig schriftlich benachrichtigt und kannst dann entscheiden, ob du weiterhin im Club bleiben möchtest. Deine Mitgliedskarte bekommst du in 6 bis 8 Wochen zusammen mit einer Überraschung zugeschickt. Deine erste Club-Zeitschrift erhältst du im Dezember. Außerdem hast du die Möglichkeit, bei Spielefragen unsere Spieleberater anzurufen. Sie stehen dir werktags von 13 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Rufnummer Pünktchen, die wird wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell sein, zur Verfügung. Ja. Bei technischen Problemen kannst du dich an unseren Konsumentenberater unter von 9 bis 17 Uhr wenden. Tschüss, bis bald. Und dann eine Dame aus der Korrespondenz, die damals unterschrieben hat. Das Schreiben trägt das Datum 14. November 1991. Ach, klasse, dass du das noch hast. Ja, das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Die haben das dann irgendwann gelocht, also, und abgeheftet. Und ja, Das ist ja cool. Ist auch schön, wie Nintendo das so persönlich, aber im Grunde nur noch mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen da reinschreibt. Also ja. Das, was du vorgelesen hast, waren ja im Grunde die Bedingungen für das Abo, aber eben so als nett angesprochen. Nett, ne? Einfach nett so. Jo, du bist jetzt Mitglied. Falls wir noch mal Geld von dir wollen, sagen wir aber Bescheid. Ne? Genau. Nein. Nein, aber ist ja. Klar, was sollen sie sonst darauf schreiben? Ja, ne? Das stimmt aber, schon, ja. Aber ist doch, das finde ich cool, dass du das noch hast. Ja. Das ist cool. Vampi, warst du denn auch Mitglied damals? Nein, ich war kein Mitglied, weil es hier auf dem Dorf sinnlos war. Okay. Es war in dem Sinne sinnlos, weil diese Clubzeitschrift hätte ich nie bekommen. Ach so, okay. Weil kein Laden hier die geführt hat. Es hat mal einer hier aus dem Dorf, war da Mitglied, der hat die nie bekommen. Mhm. Och. Okay. Also deswegen haben wir anderen gesagt, ja, wozu sollen wir dann das Geld für eine Postkarte ausgeben? Bringt uns doch eh nichts. Ah gut, stimmt. Mhm. Das ist natürlich, hat man das eigentlich zugeschickt bekommen, das Heft, oder musste man sich das im Spielwarenladen abholen? Ich erinnere mich, dass ich teilweise kostenlos im Spielwarenladen die Hefte bekommen habe. Damals musste man die abholen, aus dem Laden halt. Oder Kiosk. Genau. Mhm. Ah, okay. Die sind ja kostenfrei abgegeben worden. Und ja. Ich kann mich erinnern, es hieß immer unter Vorlage dieses Mitgliedsausweises, ja, dass man bestätigen kann, also, hallo, ich bin jetzt Club Nintendo Mitglied, ich hätte gerne eine dieser Zeitschriften. Aber später, also ich musste, glaube ich, nie meinen Ausweis vorzeigen. Die haben da halt eben gelegen, einen Stapel, und wenn die nun mal weg waren, dann waren sie weg, und ich habe immer noch ein Exemplar ergattern können. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich erinnere mich, dass ich auch mal zwei, drei mitgenommen hatte im Spielwarenladen, und ich war definitiv kein Mitglied im Club Nintendo. Insofern, glaube ich, konnte man sich die einfach so nehmen, ne? Also, ja, wenn da jetzt nicht großartig die Leute drumherum standen oder sowas. Also, stand ja auch kostenlos teilweise drauf. Ne? Ja, am Anfang wurden von Nintendo noch Coupons verschickt. Ich weiß aber gar nicht, ob das dann später noch so praktiziert wurde. Wie hat euch das Club Nintendo Heft denn jetzt mal abgesehen von den Inhalten, die natürlich ganz toll waren, was hat euch da so am besten gefallen, so von den Rubriken her? Eher die Spiele-Tests, oder waren es dann doch so Leserbriefe, oder was hat dir da am besten gefallen, Alexander? Das waren eigentlich die Neuankündigungen. Und natürlich auch die Spieletests, weil ich sag mal, seinerzeit, das Internet wird es zwar schon gegeben haben, aber das war jetzt bei uns noch wirklich in weiter, weiter Ferne und nicht zugänglich. Und es war ja auch eine der wenigen Informationsquellen, die man dann hatte, kostenlos hatte. Also wenn man sich auf den neuesten Stand bringen wollte, wenn man in der Schule auf dem Schulhof mitreden wollte, dann musste man eigentlich eben auch diese Zeitschrift lesen, die ja im Grunde nichts anderes war als ein Hochglanz-Werbeheftchen, ja, für Nintendo. Und darüber konnte man sich dann austauschen. Außerdem kann ich mich erinnern, da waren auch immer sehr, sehr schön gezeichnete Super Mario Comics abgedruckt. Stimmt, die Comics, ja. Und was ich eben immer toll zum Lesen fand, nicht nur beim Club Nintendo, aber auch bei anderen Zeitschriften der 90er, waren eben die Leserbriefe, wo man eben die sag ich mal, Heftesammlungen von anderen Leuten sehen konnte. Mhm. Also weiß ich auch nicht, was mich daran, also wenn ich es heute sehe, denke ich auch so, ja, okay, ne? Mhm. Damals fand ich das irgendwie total geil, zu sehen, dass andere Leute ganz viele Hefte hatten oder wie die das Heft fanden, also dass die dann geschrieben haben, ja, ich finde die Rubrik cool, weiß ich nicht, weil da Zelda drin vorkam oder sonst irgendwas. Also da fand ich die Leserbriefe immer irgendwie geil, aber warum, weiß ich auch nicht so wirklich mehr. Also das ist echt schon so eine spezielle Sache. Vielleicht waren die auch deswegen interessant, weil damals ja Leute im eigenen Alter geschrieben haben. Das war ja unser Alter gewesen. Also ich sag mal plus minus 3-4 Jahre vielleicht. Stimmt. Das waren ja wir. Stimmt, da hast du vollkommen recht. Ist auch aus heutiger Sicht vielleicht auch noch wesentlich interessanter. Also wenn man sich mal auf dem Flohmarkt, okay, ich muss aber sagen, ich hab schon ewig keine Club Nintendo Zeitschriften mehr auf dem Flohmarkt entdeckt, aber sollte ich mal welche entdecken, die würde ich natürlich sofort mitnehmen, wenn der Preis stimmt. Und dann wird es vielleicht auch nochmal interessant, diese Leserbriefe zu lesen. Wobei, ich sehe gerade bei einem unserer Zuhörer, nämlich dem Spezel aus vom Gameboyland.de, also ein User aus dem von Gameboyland.de aus dem Forum, der schreibt, der hat auch was zum Club Nintendo geschrieben. Und zwar, ich war auch Mitglied im Nintendo Fanclub. Alle 2 Monate lag das neue Nintendo Magazin im Postkasten für mich. Ah, okay. Mal gucken, was schreibt denn Spezel noch, wo wir gerade hier schon mal offen haben. Ich erinnerte mich nämlich, dass irgendjemand auch dazu was geschrieben hat. Und vom Spezel haben wir ja einen etwas längeren Text. Den hatten wir mal für eine ganz andere Sache interviewt, den Spezel, was dann leider nicht veröffentlicht wurde. Aber wir haben die freundliche Erlaubnis, aus dem ganzen Interview ein bisschen zu zitieren. Und da stand nämlich jetzt unter anderem das mit dem Fanclub drin. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen vorlesen einfach. Mhm. Da haben wir einen weiteren Gewinnspiel-Teilnehmer, denn er hat auch beim Gewinnspiel teilgenommen. Ja, ich bin der Spezel, wohne im schönen Schwabenlände und habe seit meinem 9. Lebensjahr mit dem Gameboy zu tun. Meinen ersten Kontakt mit dem Gameboy hatte ich durch meine ältere Schwester. Sie bekam ihren Gameboy 1990 zu Weihnachten. Das haben wir ja nur zuhauf schon in diesem Podcast gehört, dass jemand... Ja. Anscheinend hat Nintendo Gameboys nur zu Weihnachten verkauft. Ja, also, anders kann es ja nicht gewesen sein. Alle unsere Gäste haben die zu Weihnachten gekriegt. Dann schreibt er weiter, meine Schwester hatte schon immer einen Tick für solche modernen Sachen, in Anführungszeichen natürlich. Davor hatte sie die Game & Watch Spiele. Daher kam wohl auch der Wunsch nach einem Gameboy bei ihr. Sie ist im Übrigen bis heute Nintendo Handheld-Fan, hat aber inzwischen auf den Nintendo DS gewechselt. Ich habe damals dann schnell entdeckt, dass mir so ein Gameboy auch Spaß macht und durfte Weihnachten 1992 meinen eigenen in den Händen halten. Dann hat er uns noch ein Bild dazu geschickt, wo man ihn tatsächlich im Alter von 9 Jahren auf dem Gameboy im Schneidersitz sitzen sieht und Gameboy spielen sieht. Ja, cool. Also ein herrliches Foto. Cool, ne? Mit schönen, wie soll ich sagen, so Pantoffeln, die doch etwas breiter sind. Die Schuhe, da schreibt er, die Schuhe gab es auch zu diesem Fest. Mit einem Smiley dahinter. Meine Eltern waren wohl das Gestreite um das eine Gerät leid. Deswegen hat er seinen eigenen bekommen. Ab diesem Jahr waren alle zukünftigen Feste gerettet. Die Suche nach einem geeigneten Geschenk für mich war überflüssig. Es gab nur noch Gameboy, Gameboy und Gameboy. Also super. Klasse. Wie gesagt, wir haben da noch ganz, ganz viel vom Spezel, was wir vorlesen könnten. Dafür reicht die Zeit diesmal leider nicht, aber vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen, wenn es mal wieder um ein bestimmtes Thema geht, denn wir haben den Spezel zu diversen Themen damals befragt, nochmal das ein oder andere vorlesen. Also vielen Dank dafür, Spezel. Ja, dann geht es jetzt mal weiter, würde ich sagen. Ja, kommen wir zum dritten Gast unseres heutigen Tages. Ein, man könnte sagen, Kollege, denn ich bin ja auch immer zum Moderieren hier abgestempelt. Und wir begrüßen Sven Fössing. Hallo. Hallo, ja, es ist mal schön, mal sich bei einem Podcast dabei zu sein, wo man sich um nichts kümmern muss. Die anderen die Arbeit machen. Ja, das glaube ich. Ja, einige kenne dich natürlich oder auch einige viele mehr von diversen Podcasts, Zockersalat, Telespiel Late Night oder aus deiner Webserie Retro Hunter. was hat dir am meisten Spaß gemacht von den drei Serien? Oder macht dir am meisten Spaß? Das ist eine fiese Frage. Welches Kind hast du am liebsten? Weiß. Genau. Also genau. Ganz klar natürlich am meisten, obwohl es momentan wenig den geringsten Output gibt, ist natürlich der Retro Hunter, weil der mir eigentlich den Einstieg so in diese Branche gelegt hat. Also ohne den Retro Hunter hätte ich halt heute meinen Job nicht, wäre also auch nicht so weit fortgeschritten mit der ganzen Idee, in die Spielebranche beruflich auch einzusteigen. Und das ist halt alles durch diesen durch die Sendung Retro Hunter halt alles wirklich ans Laufen gegangen. Ne? Also deshalb hängt natürlich mein Herz daran, obwohl es halt ja momentan so ist, dass ich eigentlich momentan eher so einmal pro Jahr eine Sendung mache, obwohl ich die nächsten drei Sendungen schon teilweise aufgezeichnet habe, aber nie fertig werde. Also ich hoffe, dass ich jetzt wirklich mit der Sendung, die jetzt demnächst kommt, in zwei Wochen mal fertig bin. Die habe ich ungefähr vor einem Dreivierteljahr gekündigt. Es geht um Ghostbusters. Oh ja, ich erinnere mich sogar. Genau. Und ja, es wird halt langsam, ne? Aber durch viel Stress beruflich und so ist es halt nicht gekommen. Aber am Retro Hunter hängt natürlich so wirklich ganz mein Herz, weil es einfach mir viel bedeutet hat. Ne? Nicht, dass ich die anderen Podcasts, die ich da mache, nicht auch mag und sehr lieb habe, die sogar regelmäßiger erscheinen. Aber das hat einfach viel ans Laufen gebracht. Nee, klar, ist ja auch ein anderes Format. Also Podcast und Web, eine Videoserie ist ja schon ein Unterschied dabei. Ja, also Retro Hunter ist momentan immer noch so wirklich 2-3 Werktage Arbeitszeit, die ich da pro Folge reinsetze. Ne? Also das. Und die Spielzeit ist aber tatsächlich nur so meistens 20 Minuten, ne? Oder? Ja, so 20 Minuten geht so eine Sendung. Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Ne? Also das. So 20, um die 20 Minuten. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich hatte, glaube ich, mal einmal eine Sendung, die ging fast 50 Minuten. Das war, wo ich den Hello im Interview hatte. Da habe ich dann einfach, ist ja egal, YouTube kannst ja machen, ist ja scheißegal. Du musst dich da an nichts halten. Nee, stimmt. Die 10-Minuten-Grenze ist schon seit ein paar Jahren weg. Apropos Zeitsprung, wir haben ja heute, jetzt wo der Podcast draußen ist und zum wiederholten Male erzähle ich das, den 21.04. Ui! Schon, ja. Das heißt, für die Zuhörer, einfach mal gucken im Internet, falls der Sven es geschafft hat, die Folge zu Ende zu stellen, wo kann man sich die denn angucken? Scheiße, jetzt muss ich die fertigstellen. Genau. Ja. Das Üble ist, ich muss die noch auf Englisch auch noch fertigstellen, weil ich das einem Kumpel versprochen habe, der mich mal auf Englisch interviewt hat für die Scene Talk. Das ist ein englisches Diskettenmagazin und da habe ich ihm versprochen, da mache ich hier auch eine Retro-Sendung auf Englisch. Ja, gut, okay, also bis zum spätestens 21.04. habe ich eine neue Sendung. Cool, super. Cool. Ich weiß sogar jetzt, wen du meinst, wem du das versprochen hast. Navcon, ja, den Navcon, genau. Der hat mich auch schon letztes Jahr interviewt und da habe ich dann auch gesagt, ja, wenn die Sendung rauskommt, ist die Sendung fertig. Naja, hatte sich ein bisschen verzögert. Nein, das findet man unter retro-hunter.de oder ihr googelt einfach Retro Hunter oder auf YouTube. Also ich veröffentliche das ja überall so in Foren. Games Global, da wird es immer noch netterweise als News gefeatured und sowas. Also ja, also ihr findet es eigentlich irgendwo. Ja. Den Gameboy hattest du ja auch schon mal in einer Folge. Ja, hatte ich. Es ist wirklich manchmal peinlich, aber ich kann mich an manche Sendungen, die ich gemacht habe, gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ja, aber ich hatte Gameboy-Spiele, das ist richtig. Ich glaube, ich hatte mal das mit, das war doch irgend so ein Spiel, das irgendwie in drei Versionen rauskam. Irgend so Mickey oder so. Was? Hugo, genau, diese Hugo-Folge. Mickey Mouse und... Stimmt, genau. Ja, und dann Hugo, Mickey Mouse, was war denn das dritte jetzt, was gleich war? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall, genau, ich habe vorhin noch einen Hugo auf dem Flohmarkt gesehen. Ich habe gedacht, oh Gott. Bugs Bunny. Stimmt, Bugs Bunny, ja, genau. Das war das gleiche Spiel, das war, stimmt, das war so das Kuriose, was ich da in der Folge hatte, genau. Und ich da habe ich übrigens auch teilweise böse Kritik gekriegt, weil der ein oder andere Hugo wirklich positiv in Erinnerung hatte. Das war klasse damals als Kind, das habe ich so gerne gespielt und du verreißt das so. Ich so, ja, das ist halt scheiße, ne? Ja. Ja gut, man hat da die Kabel-1-Sendung natürlich noch im Hinterkopf, ne? Und oh geil, habe ich nachmittags geschaut, ne? So schön, weiß ich nicht, wann lief es? 14 Uhr, glaube ich. Da hat man dann Hugo geguckt. RTL 2 war auch. Ja. Ich fand es damals und schon so schrecklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht war ich auch schon, wann kam das raus, Hugo? 96. 96, ja. Ne? Mhm. Guck mal, da war ich 20, ne? Da war ich gerade 20 geworden, also da war ich auch nicht mehr so in die, vielleicht so dieses Zielgruppenalter. Und ich fand das schlimm, ich fand das echt schlimm. Erstmal, weil ich das Prinzip dahinter verstanden habe, wie das ist also nichts anderes gewesen, als jetzt heute hier den Drück den Hotbutton, also auch den Leuten das Geld abzuziehen und halt den Kindern mit das Geld abzuziehen. Ne? Und echt billig, also die haben da drauf gedrückt und das Vieh hat sich nicht bewegt. Und hast du dann gedacht, was für Arschlöcher seid ihr eigentlich, den Leuten das so fies zu machen. Ne? Aber ja, die Spiele haben den Leuten wirklich gefallen, leider. Ja. Hugo. Ja. Der gute Hugo. Ja, wie gesagt, ich habe heute noch so ein Stofftier auf dem Flohmarkt gesehen. Da habe ich gedacht, schnell weitergehen. Was war das eigentlich? Ein Troll, oder? Ja, yes, irgend so ein Troll. Kobold, oder? Kobold, ja. Kobold, ja. Wo der Sven jetzt gerade Flohmarkt erwähnt hat, das habe ich auch oftmals im Zockersalat-Podcast gehört, dass du eigentlich ein ganz fleißiger Flohmarktgänger bist, oder? Das ist richtig, ja. Ich gehe am Wochenende im Durchschnitt so auf 5-6 Flohmärkte. Auf 5-6 Flohmärkte? Ja, also ich war heute jetzt schon auf 3 gewesen. Und wann fängst du da morgens an mit dem ersten? Heute Morgen bin ich rausgegangen um 6.30 Uhr. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren, dann nach Offenbach. Ja. Und heute mit, wir haben noch so einen Mittagsflohmarkt in Frankfurt. Und ich denke mal, morgen werde ich auch nochmal so 2 mitnehmen. Aber das ist halt wirklich, also ich habe ja mal auch ich glaube, den habe ich auch im Circuitboard und in anderen Foren online gestellt. Ich habe ja mal so einen Flohmarkt-Guide geschrieben. Ja. Und weil mir immer viele Leute sagen, boah, du hast ja so ein Glück und bei mir krieg ich nie was. So, letzte Woche war ich in Remscheid bei einem Kumpel. Mhm. Und da bin ich dann auch, da war ich Samstag, Sonntag war ich dann auch auf Flohmärkte unterwegs und habe auch was gekriegt. Also ich hab 2 Game Boy Advance habe ich mitgenommen, plus ein paar Spiele und sowas. Und weil immer Leute so kamen, oh, hier bei uns im Wuppertal und so, da kriegst du nie was. Ne? Aber du musst halt natürlich, wenn du auf den Flohmarkt gehst, brauchst du natürlich, also so ein gewisses System. Also grundsätzlich gehört dazu, du musst früh da sein. Du kannst auch Glück haben, dass du mal später was kriegst, weil je nachdem, wann die Leute aufbauen, kannst du auch Glück haben mit späteren Sachen. Aber es ist immer gut, wenn du früh da bist. Und früh da bedeutet eigentlich so mit beim Aufbau schon darum zu rennen. Und das heißt dann 7 Uhr morgens dann da zu sein und darum zu laufen. Ne? Ja, bevor nämlich die ganzen Händler den Flohmarkt abgrasen. Die sind mit dabei. Und das ist also, ich höre immer so viel gegen Händler. Das ist also auch auch so mit in den Communities, wenn es dann heißt, boah, diese ganzen Händler, die kaufen einem alles weg. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, klar, also die haben ihr Ladengeschäft 5 Tage die Woche plus Samstag, Sonntag Flohmarkt. Also die arbeiten eigentlich durchgehend. Ja, das gehört halt dazu. Das ist halt einfach die Challenge, die du hast. Kaufst du was. Und ich habe mit ganz vielen Händlern sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich mich mit Leuten da in Anführungsstrichen angefreundet habe und die mir teilweise Sachen auch zurückgelegt haben und sowas. Also die dann gesagt, hey Sven, guck mal hier, du sammelst doch hier Commodore und sowas. Das habe ich hier gekauft und dann hat er halt nochmal 10, 20 Euro draufgelegt und dann habe ich mir das mitgenommen. Also man muss einfach nett zu den Leuten sein. Also dann kriegst du auch von Händlern gute Sachen. Ne? Oder was ganz kurios auch ist, dass manche Händler auch gar keine Ahnung haben. Also das ist mir jetzt aufgefallen, ein Kumpel, der hatte das Little Samson für NES mitgenommen für 8 Euro. Das Modul ist, glaube ich, eigentlich schon 90 Euro wert. Und der Kommentar von dem Händler war, ist ja kein Mario. Ja, gut. Ja, aber bei denen, die keine Ahnung haben, wenn ich da zum Beispiel jetzt Tetris für 20 Euro sehe, lose, das Modul. Das gehört dazu. Du hast die Leute, die einfach, die sehen Tetris, das meistverkaufte Spiel der Welt, und sagen, das kostet halt 10 Euro. Wo ich dann sage, das war überall dabei. Ja, kostet 10 Euro. Okay. Aber das ist halt auch einfach, nur weil es halt meist verkauft ist, ist es aber auch das Spiel, wo Leute über den Flohmarkt gehen und sagen, boah, guck mal, Schatz, das habe ich früher gespielt, das hätte ich gerne. Ach, 10 Euro, ja, komm, ich nehme es mit. Stimmt, stimmt, ja. Und darauf zielt es nämlich ab. Und deshalb kennen die so Conker Bad Fur Day oder sowas, was ich letztens gekriegt habe bei einem Händler. Da haben die keine Ahnung von, was das ist. Ne? Also sobald dann Mario drauf ist, dann kostet es halt. Ne? Also, ne? Oder Zelda. Weil halt das wirklich auch noch der Otto-Normalverbraucher, der einfach da, der seine Kindheitserinnerungen oder so aufleben lassen will, der sieht halt, oh, Tetris und ein Gameboy kommt, den nehme ich mit für 30 Euro. So. Ja. Ja, es ist ja auch immer eine Sache, was also man kann natürlich sagen, okay, das ist total, das ist teuer, aber es kommt auch immer darauf an, wer kauft es und was ist es demjenigen wert, ne? wie du jetzt gerade sagst, ne? Wenn man das nach, weiß ich nicht, nach 20 Jahren einfach mal wieder einen Gameboy haben möchte, ja, dann gebe ich da 10 oder 20 Euro aus, dann habe ich den aber, ne? Ja, ganz genau. Und muss dann nicht noch lange rumsuchen und muss dann nicht noch Versand und weiß ich nicht was im Internet und richtig. Das ist ja immer so die Sache, oder wenn ich natürlich jetzt ein langjähriger Sammler bin, das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Da weiß ich ja auch, okay, was will ich, was will ich nicht, für welchen Preis will ich das? Also wir geben ja ab und zu mal hier so einen ungefähren Wert von einem losen Modul raus hier in unserem Podcast und sagen, okay, da kann man, weiß ich nicht, 5 Euro ausgeben oder so weiter. Vampi hat ja seine 3 Euro Festgrenze zum Beispiel. Und, ja, warum nicht? Und ja, klar. Ist eine gute Sache, aber ganz ernst. Ja. Genau. Und aber meistens ist es tatsächlich bei den Losen, ist es eben um die 5 Euro rum, die man, was das Spiel dann auch wert ist, ne? Wenn es jetzt nicht ganz verdreckt, verhuddelt oder das Cover abgerissen ist, ne? Wobei, das ist natürlich ein Punkt, wo man auf dem Flohmarkt kaum diskutieren kann, ne? Weil die sagen ja, das Spiel ist ja okay, das funktioniert ja, ne? Das ist eben so ein Sammlerding. Ne? Das ist es halt wirklich. Also gerade bei Gameboy-Spielen ist es auch ganz schwierig, was mit Verpackung zu kriegen. Letzte Woche in Remscheid, da war ich bei dem einen zu langsam. Der hat nämlich eine Hülle von diesem Mega Man verkauft für 50 Cent, aber da war so ein Typ halt schneller als ich. Gehört natürlich auch, ja, einerseits ärgerlich, andererseits ich finde meistens immer irgendwas. Also von daher ist das gehört einem mit dazu. Aber bei Gameboy ist es wirklich am schwierigsten, Sachen mit Hülle zu finden. Und das ist ganz, ganz selten, dass ich da mal was mit Hülle finde. Und dann nehme ich es meistens auch wirklich auch komplett mit oder so. Ne? Also auch wenn die Hülle jetzt, sag ich mal, den Anschein erweckt, als wenn sich da jemand draufgesetzt hätte. Es kommt aufs Spiel und den Preis an. Wenn er mir sagt, das Spiel ist verranzt, aber er will einen Euro dafür haben, dann nehme ich das natürlich mit. Okay. Weil dann ist ja das Modul ja allein schon wert. Und dann kommt es trotzdem ins Regal oder sonst irgendwas. Ne? Also es kommt halt auf den Preis an. Wenn er sagt 10 Euro, dann sage ich so, alles klar, ist okay. Ne? Aber wenn es günstig ist, nehme ich es natürlich mit. Ja. Klar. Bevor es ein Händler mitnimmt. Genau. Ja, da geht ja auch die Devise, irgendwer wird es vielleicht schon brauchen, ne? Also manchmal nimmt man ja auch Sachen mit auf Vorrat, wo man weiß, okay, derjenige braucht es vielleicht. Das mache ich ja generell. Also ich nehme ja generell, Sammlungen reiße ich meistens nie auseinander, weil sie günstiger sind, wenn ich sie komplett habe. Und dann meistens stelle ich das dann irgendwie in diesen Facebook-Gruppen oder so zum Tausch oder Verkauf rein. Weil für mich ist es wirklich perfekt, wenn ich Sachen hole, behalten kann und andere Sachen, die ich mitgeholt habe, verkaufen kann und auf null rauskomme. Das ist dann natürlich so der perfekte Flohmarkt-Tag. Stimmt. So, du hast nichts bezahlt, hast aber trotzdem Sachen gekriegt. Ja. Ne? Das ist eigentlich cool, ne? Ja. Schön. Aber wie gesagt, da gehört wirklich Disziplin zu. Also du musst früh da sein. Du darfst dich auch nicht abschrecken lassen, wenn du mal keinen Erfolg hast. Weil die Leute fragen mich dann immer, ey, auf welche Flohmärkte gehst du? Weil da will ich auch mal was kriegen. Und dann kann ich immer sagen, das kannst du nicht sagen. Ja, dem Flohmarkt, da kannst du nicht hingehen, da sind nur Händler. Stimmt. Habe ich auch jetzt letztens gehabt in Offenbach, Flohmarkt voller Händler, nur 5 Stände mit Privatverkäufern. Und der Privatverkäufer, der hatte eine Verpackung vom Atari 2600 und diese programmierbare Tastatur für den Atari 2600. Da gab es mal so ein Programmierding. Also ganz Universum. Und das hatte der da. Ja, habe ich direkt mitgenommen. Also, du kannst nie sagen, der Flohmarkt ist scheiße, weil es kann immer irgendjemand hinkommen und dann irgendeinen Kram verkaufen, mit dem du gar nicht rechnest. Das ist wahr. Da haben Alexander und ich haben uns jetzt letztens getroffen. Da haben wir auch so eine Erfahrung gemacht. Erzählen wir, glaube ich, später im Podcast noch was dazu. Aber da ist es dann auch so gewesen, dass wir erst dachten, oh, das wird bestimmt teuer. Und dann war es tatsächlich eine Überraschung, wie günstig es war. Aber da muss man einfach die Flohmärkte ändern sich von Woche zu Woche. Also ich habe ja auch einen, ich bin hier in Düsseldorf und da gibt's auch einen, da sagt man, ach, ja, gehe ich jetzt hin oder nicht? Der findet immer samstags statt, ist ein relativ großer, aber das ist auch so, ja, da sind natürlich immer die gleichen Händler oder eben Verkäufer, aber es gibt eben auch die nur einmal im Jahr Flohmarkt machen, ne? Genau. Oder so die ihren Speicher dann einmal im Jahr ausräumen. Richtig. Und dann sagen, okay, und auf die setzt man halt, wenn man da jede Woche oder jede zweite Woche hingeht, ne? Wo man dann sagt, ja, irgendwas wird der da schon haben oder dann hat letztens, und zwar auf einem anderen Flohmarkt, da war halt jemand, der hatte eine Tüte unterm Tisch stehen und ich denke so, ach, guck mal rein, ja, was ist drin? Super NES, ne? Klar. Und dann weißt du auch, ja, wenn das unterm Tisch steht und nicht präsentiert wird, dann weiß man schon, aha, derjenige legt da nicht so viel Wert drauf, dass das jetzt für teuer Geld wegkommt. Ja, und war dann im Endeffekt auch ein Schnäppchen. Also das sind immer so Sachen, man muss wirklich gucken und was mein Tipp vielleicht noch für den Flohmarkt ist, immer zweimal drüber gehen. Mindestens. Also ich drehe meistens 3-4 Runden locker. Also das wirklich bis der letzte aufgebaut hat. Und selbst dann kannst du wirklich immer noch Sachen kriegen und also das ist, ich gehe mal schnell drüber. Das ist, und lass dann Händler meistens links liegen. Und dann gehe ich nochmal ein zweites Mal, drittes Mal. Und dann gucke ich auch mal so bei den Händlern, was sie so haben. Also das ist dann so schon so ein bisschen meine Strategie, ne? Also dann, ich bin da schon etwas zügiger zu Fuß unterwegs. Aber wie gesagt, früh aufstehen ist ganz wichtig. Und auch ruhig mehrere Märkte dann abfahren. Also auch wenn du denkst, gerade wenn du denkst, naja, jetzt ist es 8 Uhr, jetzt eigentlich schon zu spät, trotzdem hinfahren, du kannst immer was Sachen kriegen. Wie gesagt, heute habe ich US-Spiele für die PS1 noch gekriegt, obwohl es halb 9 war. Das ist immer sehr kurios, ja. Ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, weil vor 9:30 tauche ich da meistens nicht auf, aber das könnte mitunter ein Grund sein, weswegen ich da eher auch weniger fündig werde. Nee, das ist klar, du musst ist halt... Ist zu spät, also, ja. Der Vorteil ist halt einfach bei mir, dass ich unter der Woche nicht vor 8 Uhr, 8:30 aufstehe. Ja. Deshalb ist das für mich ein bisschen umgekehrt. Deshalb habe ich keine Probleme damit, am Wochenende um 6 Uhr aufzustehen. Okay. Ja. Der Flohmarkt in Wiesbaden, Mann Mobilia und der Mainzer Rhein-Flohmarkt, spielt ja auch für dich eine Rolle? Bis jetzt noch nicht, weil Wiesbaden schon 40 Kilometer weg ist. Okay. Das ist also das ist schon ein bisschen, bisschen weiter weg und Mainz ist halt auch, auch 30, 40 Kilometer. Ich höre mal traurig zu, ne? Ich habe hier einen einzigen Flohmarkt und da sind jedes Mal immer die gleichen. Und da kommt kein anderer hin. Und das Angebot wechselt nicht. Das ist das Problem. Ja gut, also ich fahre ja nun mal am Wochenende locker meine 100 Kilometer zusammen. Also das muss man ja auch sehen. Also ich fahre ja nach Frankfurt, ich fahre ja nach Offenbach, ich fahre hier rüber nach Eschborn. Also ich fahre ja schon rum so ein bisschen, auch so ein bisschen hier in die Vororte und sowas. Also da kommen schon Kilometer zusammen. Also du musst also auch schon klar mobil sein. Das bringt halt nichts. Ne? Aber klar, wenn du natürlich, du wohnst ja glaube ich ein bisschen, wenn ich das mal höflich ausdrücke, ländlicher, ne? Ja. Also hier, also ich sage jetzt mal nicht diese nur einmal im Jahr. Die Flohmärkte sind, da gehe ich natürlich hin, aber ich meine jetzt so, ich kann nicht jede Woche zu irgendeinem Flohmarkt fahren, weil es gibt keinen. Oder ist es immer der, wo die gleichen sind, wo nichts Neues auftaucht? Okay, gut. Dazu müsste ich mir mal deine Gegend genauer angucken. Aber ist klar, wenn es natürlich nur so ganz ländlich ist, ich habe bis jetzt immer den Vorteil, wenn ich natürlich irgendwo hinfahre nach NRW oder wo ich vorher war im Saarland oder so, das sind schon Ballungsgebiete oder sowas. Das macht natürlich ein bisschen was mehr. Also ist klar, das gehört dazu. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, was weiß ich jetzt, auf Schalke oder so ist doch auch immer so ein großer. Dass da natürlich jedes Mal was ist, kann ich mir vorstellen, weil da ja auch Privatleute kommen, aber hier nix. Ist halt regionsabhängig. Ja. Da kann man nichts machen. Es ist auch, ist im Grunde von Woche zu Woche, ist sogar tageszeitabhängig. Also das ist, da mal hat man Glück, mal nicht. Genau, ich kann dir nie sagen, das ist der Flohmarkt, wo du hinfahren musst, oder das ist der, wo du nicht hinfahren musst. Das kann immer sein, dann baut jemand was auf und dann hast du auf einmal den Mega-Deal schlechthin. Mhm. Ja. Cool. Genau. Ja, kommen wir noch mal so ein bisschen zurück zum Gameboy selbst und vielleicht zu deinen Erfahrungen mit dem Gameboy. Spielst du denn heute noch oft mit dem Gameboy? Oft ist relativ, aber so alle ein, zwei Monate. Also der liegt bei mir an der Couch im Regal. Da liegt, liegt mein Gameboy, meistens mit so ein paar Spielen, die ich immer so da rumfliegen habe. Ich glaube, so das Mario Golf, das Golf halt, das Turtles. Das liegt welches da, Turtles? Ja. ich glaube, das Foot Clan. Das erste. Ach, ja. Teil 3. Nee, Foot Clan ist 1. Nee. Teil 3 ist Radical Rescue. Achso, dann vertue ich mich gerade. Ja, es ist auf jeden Fall Foot Clan. Das ist Navy Seals. Das ist genial. Ja, das ist echt ein cooles. Das ist, glaube ich, die beste Umsetzung gewesen von den Spielen. Also, da gab es ja noch. Gut, das Spiel wurde ja für alles umgesetzt, was damals irgendwie einen Chip drin hatte. Und die Gameboy-Fassung war wirklich so die beste, auch von der Musik her. Mhm. Das sah ich immer noch so. Das ist cool, ne? Ja, also das ist wirklich. Wirklich klasse gewesen. Vor allem der Scharfschütze, wenn du auf die Select-Taste drückst. Ja, das war schon echt, wie gesagt, also die Gameboy-Version ist wirklich die beste Umsetzung, finde ich. Sehr schön. Hast du denn früher auch oft mit dem Gameboy gespielt, beziehungsweise wann hast du deinen ersten Gameboy bekommen, wenn du das noch weißt? Ja, danke. Es war damals, gab sich zu einer Zeit, in der ich noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte. Ja. Es könnte sogar wirklich sein, dass ich zu der Zeit noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte. Und zwar habe ich den direkt, nachdem der rauskam, also der kam ja 1990 in Deutschland raus. Und genau. Den habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Und zwar witzigerweise sogar gar nicht, weil ich mir den gewünscht hatte, sondern ich hatte, also auch, ich kann mich gar nicht mehr an das andere Geschenk erinnern, was ich mir gewünscht hatte. Das habe ich bekommen und dann kamen meine Eltern, ja, hier ist noch was, und dann habe ich einen Gameboy bekommen, weil die wussten, dass halt. Mit den Freunden, mit denen sich meine Eltern getroffen haben, die anderen Kindern, also auch damals meine Freunde, auch einen Gameboy bekommen würden. Und dass ich dann der Einzige da wäre, abends, der dann da sitzt und traurig in die Röhre schaut. Oh. Und hab dann damals hab dann auch zu Weihnachten den Gameboy bekommen. Also das war auch 1990 gewesen. Und wie alt warst du da? Ungefähr? 14. 13. 13, 14 müsste es so gewesen sein, ja. 13, 14. Ja, wir hatten eben einen, der hatte eben mit 4 Jahren bekommen. Da war ich schon ein bisschen älter. Nee, das Schöne ist aber, bisher haben ihn alle zu Weihnachten bekommen. Mhm. Alle Gäste, die wir hatten, haben ihn zu Weihnachten bekommen. Das ist ja witzig. Irgendwie auch alle, ja, alle. Ausnahmslos. Auch in den vorherigen Folgen Interviewpartner, alle immer zu Weihnachten. Selbst Rampi hat ihn zu Weihnachten bekommen. Ja. Ja, aber das war natürlich das erste Jahr, wo es dann eben den Markt dafür gab, wo man den zu Weihnachten geschenkt hat und wo auch die erste Auswahl von Spielen dann auf dem Markt war, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Da waren dann 5, 6 Spiele waren draußen und da konnte man natürlich dann auch schon was mitgeben, außer Tetris, ne? Ja gut, also ich habe da damals, glaube ich, auch wirklich nur Tetris bekommen, weil es war ja schon extrem genug, dass ich halt auch den Gameboy bekommen habe. Also von daher war das schon, deshalb hatte ich halt Tetris mit beibekommen und war natürlich das Spiel, was ich dann die ganze Zeit gezockt hatte. Ich glaube, ich hatte mir dann mal Mario ausgeliehen von einem Kumpel und dann nach und nach so selber dann halt mal Spiele gekauft, ja. Hast du ein Lieblingsspiel auf dem Gameboy? Oder eins, was du vielleicht mit den Jahren wiederentdeckt hast, was dir jetzt heute wieder sehr gut gefällt, was du damals gar nicht so auf dem Schirm hattest? Ja, auf jeden Fall dieses Navy Seals halt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es damals schon so toll fand. Es war aber auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall eins der Spiele, das ich wirklich heute gerne spiele. Ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen so an das Star Trek. Das hat mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Dieses 25, da gibt es ja auch dieses zum 25. Jubiläum. Gott, das 25. Jubiläum. Das Witzige ist, Star Trek feiert nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum. Oh, okay. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen. Okay. Fängt manchmal so ein bisschen an zu heulen. Das, ich weiß, ich kann mich kaum noch an Titel erinnern. Ich habe gerne Rollenspiele da drauf gespielt. Das ist so. Da kann ich aber leider kaum noch irgendwie so an Namen erinnern. Mystic Quest? Ja, Mystic Quest könnte. Ich weiß nicht, wie das andere hieß, was ich gespielt habe. Oh, es ist zu lange her. Das ist echt zu lange her. Dieses Gargoyles Quest, das war doch so höllenschwer, ja. Oder? Mhm. Das war mit den Gargoyles da. Ja, das war doch so schwer und so. Das hatte ich. Ich habe damals mal unseren Computerladen bei uns abgehangen, da konnte ich dann wenigstens auch mal ein bisschen da noch so spielen. Ja, aber das war irgendwie sehr, sehr witzig. Also ich finde es halt einfach immer noch faszinierend, wie welche Nachwirkungen der Gameboy halt einfach auch noch hat. Also das fällt mir halt auch jetzt auf diesen Flohmärkten, fällt mir das halt auch einfach auf, wenn irgendwelche kleine Kinder durch diese Module gehen und ihre Eltern fragen, dass sie gerne das Spiel hätten, weil sie das so toll finden. Ne? Also das heißt, kleine Kinder, die jetzt gerade mal 4, 5 Jahre alt sind, die Spaß an einem Gameboy-Spiel haben. Also ein Gameboy, ein System, das jetzt 30 Jahre alt ist. Ne? Also, das über 30 Jahre alt ist. Quatsch. 25, ich meine 25, nee. Ja, nicht, also nicht 30, oh Gott, ja. So wollen wir es nicht noch älter machen, als 25 Jahre alt ist. Und du bist über 30, das genau, wollte ich sagen. Über 30, ja. knapp geringfügig. Das ein System, was halt schon so alt ist, immer noch Kinder fasziniert. Also da merkt man halt mal die Nachhaltigkeit von so einem System. Ne? Also so ein Game Gear oder Lynx erkennt da halt kein Kind. Ne? Mhm. Muss man da halt einfach mal ehrlicherweise sagen. Ne? Und das ist halt einfach, das finde ich halt auch faszinierend an dem System. Hattest du auch andere Konsolen damals? Also warst du, sage ich mal, schon damals so ein Konsolenfreak oder hat sich das dann erst im Laufe der Jahre ergeben? Ich habe früher, ich habe mit Computer angefangen. Also wir hatten früher mal so ein Telespielgerät gehabt, irgend so ein Pong-Ding. Da kann ich mich leider nicht mehr so gut dran erinnern, was es genau war. Ich hatte dann einen VC20. Dann ging es halt zu einem 64er rüber. Und Konsolen habe ich immer nur so beim Karstadt spielen können, weil das dann war da ein bisschen wirklich weiter. Und das fing dann halt erst mit dem Game Boy so an und dann kam halt das Super Nintendo und dann Sega und dann fing das halt erst an mit dem Sammeln von Systemen. Ne? Aber gut, klar, als Schüler ging das natürlich nicht, obwohl ich als Schüler schon damals eigentlich jeden Pfennig in Spiele investiert habe, halt auch gekauft habe und auch, ich glaube, am Ende meines C64-Daseins fast 100 Originalspiele hatte, die ich damals leider alle verkauft hatte, um mir mit dem Amiga finanzieren zu können. Okay. Aber das war schon, also das glaubt mir auch so mancher, der sagt, du hast hier damals 100 Originalspiele. So, doch, wirklich, mein Regal war voll, ne? Ich habe auch um den Dreh noch von früher Originalspiele, so viele für C64. Ja, ich habe sie ja leider damals alle verkauft. Da denkst du natürlich früher, hast du früher nicht gedacht als Kind, ne? Als 14-Jähriger, 15-Jähriger, wenn du dir dann halt einen Amiga holen willst oder sowas, da denkst du natürlich nicht dran. Ne? Heutzutage denkst du, das ist scheiße, aber Ne? Wann hast du dir den Amiga denn geholt? Vor oder nach dem Gameboy? Nach dem Gameboy, nach meiner Konfirmation. Den habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld geholt. Ach so. Aber müsste auch so 90 gewesen sein. Oder 91. Mit 14 hatte ich die Konfirmation. Ja, dann müsste es 91 gewesen sein. Da müsste es dann nach dem Gameboy gewesen sein. Da müsste der Amiga gekommen sein, ja. Sehr schön, sehr schön. Noch eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Gibt es ein Spiel aus der heutigen Zeit, was du gerne auf dem Gameboy gespielt hättest? Oder wo du dir eine Umsetzung für den Gameboy gewünscht hättest? Oh. So eben in der Retrospektive. Eieiei. Killerfrage. Das ist eine schwere Frage. Natürlich, wenn du dir heute die Komplexität der Spiele anguckst, also was heute eigentlich so möglich ist und was man so gerne spielt, dann ist das natürlich hart. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, also gut, GTA gab es ja damals schon, also so ein heutiges GTA, witzigerweise halt auch auf dem Gameboy, das könnte ich mir schon so vorstellen, halt in dem Look von der PS1-Version. Das wäre ja recht witzig. Oder halt jetzt das neue Gianna Sisters, das rausgekommen ist. Das kann man machen. Also da gibt's schon ein paar Sachen. Also da schon oder so ein Japano-Rollenspiel, die es ja auch zu genügend gibt, das schon recht witzig, ja. Also sowas in der Art könnte. Wäre dann witzig, ne? Sehr schön. Sehr schön. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Kein Problem. Wir überziehen gerade. Ah. Was heißt überziehen? Der Tag geht noch lange, aber wir sind jetzt schon sehr lange dran. Ja, dann bedanken wir uns erstmal für deine Zeit. Ja klar, kein Thema, ne? Die du mitgebracht hast. Und wo können wir dich noch hören? Wir können dich hören im Zockersalat regelmäßig. Genau. Ne? Dann bei Telespiel Late Night. Momentan nicht mehr so regelmäßig, aber wir hoffen, dass wir da jetzt auch bald weitermachen. Dann mache ich noch einen Golf-Podcast, möchte ich ja noch erwähnen. Immer raus damit. Der nennt sich Vor, also der Golf-Podcast. Das mache ich mit zwei Freunden zusammen. Ist der Podcast mit der geringsten Reichweite, die wir so haben. aber ja, den machen wir auch alle paar Wochen mal irgendwann so und unterhalten uns über unser Golfspiel und das aktuelle Geschehen. Vermutlich wird es keinen eurer Zuhörer interessieren, aber ich wollte es einfach mal so erwähnen. Wie viele Zuhörer habt ihr denn da ungefähr geschätzt? Also die Downloads, also ich kann das ja, ne, du kannst es so schwer abschätzen, weil du ja immer nur die Downloadzahlen siehst. Also die sind, bei dem sind die im unteren dreistelligen Bereich. Also das ist gar nicht nennenswert eigentlich. Also das sind so 100, 200 Downloads, die ich damit erzeuge. Und das sind ja nicht Zuhörer, sondern das kann iTunes, kann mal so eine Datei cutten oder sowas. Also dann kann es sein, dass es vielleicht 50, 60 Leute hören oder so, ne? Also ja. Heute darf jeder. Ja, genau. heute darf jeder Werbung machen. Ja. Wie lustig ist. Nee, und wie gesagt, also ansonsten gibt's halt Retro Hunter und die anderen beiden Projekte hast du ja schon genannt. Und damit bin ich auch gut ausgelastet. Super. Gut. Ja. Klasse, ja. Dann vielen Dank und feier noch den Geburtstag des Gameboys. Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen ein paar Bier aufmachen. Prost und genau. Vermutlich noch mal eine Runde Navy Seals spielen. Ne? Also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ne? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ne? Dankeschön, ja. Gerne. Tschüss. So, wie in der letzten Folge schon angekündigt, haben Alexander und meine Wenigkeit uns zum ersten Mal getroffen hier in Düsseldorf. Und zwar beim Gameboy Music Workshop von Tronimal. Den hören wir gleich noch. Ja, Alexander, wie hat dir denn Düsseldorf die Stadt gefallen? Und wie hat dir der Besuch an sich gefallen? Und unser Treffen natürlich auch. Also von Düsseldorf selbst habe ich gar nicht so viel gesehen von der Stadt. Ich war ja auch gar nicht so lange da. Das waren ja gerade mal anderthalb Tage. Und bin aber doch mal auf eigene Faust losgelaufen. Und habe mich sowas von verlaufen, ja. Ich wollte mir eigentlich das Stadion angucken, aber irgendwie zu Fuß wohlgemerkt vom Hotel aus, das direkt am Hauptbahnhof liegt und irgendwie, mein Orientierungssinn ist auch nicht gerade der beste, muss ich sagen. Nee, ich habe mich dann auch ein bisschen verlaufen, aber das, was ich von Düsseldorf gesehen habe, das hat mir schon gefallen. Also es ist eine schöne Stadt. Ja, und du hast natürlich auch einen netten Flohmarktbesuch hinter dir gebracht, mit mir zusammen natürlich. Ja, das hat sich gerade angeboten. Also ich gehe auch ganz gern auf Flohmärkte und zufälligerweise hat da ja gerade einer stattgefunden an dem Wochenende und warum nicht? Da geht man halt mal gemeinsam über den Flohmarkt. Genau. Genau, wie vorhin im Gespräch mit Sven schon angesprochen, war das hier ein etwas größerer Flohmarkt in Düsseldorf. Und haben wir dann, ich glaube, wir waren fast 3 Stunden da, oder? Gut, das ist aber auch eine große Fläche, muss ich sagen. Aber es ist schon ein großer Flohmarkt. Ja, stimmt. Wir sind ja auch ganz gemütlich drüber geschlendert, haben uns gar keinen Stress gemacht. Obwohl wir ja ganz schön im Zeitdruck waren. Wir hatten ja eigentlich das Interview mit Tronimal im Auge gegen eine bestimmte Uhrzeit. Mhm. Und naja, da waren wir ungefähr 1 Stunde drüber, glaube ich. Ja, aber ich sag mal, das war auch dem Wetter geschuldet. Das war nämlich bombig gewesen. Also für Märzverhältnisse, also super, muss ich sagen, super. Und dann ist es ja so, wir sind ja manche Wege sind ja zweimal abgelaufen oder mehrmals abgelaufen, um auch nochmal unter die Tische zu gucken. Da verstecken sich ja auch oftmals kleine Schätze. Und habt ihr was gefunden? Ja, wir haben tatsächlich was gefunden. Und zwar tatsächlich aber auch erst kurz vor Schluss, wie das so ist dann. Wir waren schon drüber, hatten zwischendurch ja auch mal 1-2 lose Gameboy-Module im Auge, haben dann aber gesagt, okay, guck mal erstmal weiter, ne? Und dann sind wir tatsächlich zu einem Stand gekommen, da lag alles auf dem Boden, also der hatte keinen Tisch, alles kreuz quer, also da musste man wirklich, das war so eine Sache, gehe ich dran vorbei oder durchwühle ich den Müll, ne? So ungefähr. Und obwohl, wenn man genau hingeguckt hat, war es dann doch nicht so viel Müll. Also die Sachen waren einfach nur chaotisch da. Und ja, plötzlich haben wir erstmal so einen vergilbten Gameboy ohne Batteriedeckel beschmiert gesehen. Den haben wir erstmal liegen lassen. So, und dann fiel mein Auge tatsächlich auf einen Rechargeable Battery Pack 2. Zwei, wohlgemerkt. Genau. Und das in einem Zustand, also als ob es noch in einer Packung gewesen wäre. Also da war nichts dran, da war der Schriftzug nicht irgendwie abgeflärt oder so, da war nichts beschmiert, da war kein Dreck dran, obwohl das Ding auf einer Plane auf dem Boden lag, auf dem Flohmarkt. Mhm. Da war wirklich nichts dran. Mhm. So, und wir hatten natürlich unsere Gameboys dabei und haben das getestet, ob das denn noch geht. Klar, selbst wenn es nicht mehr lange hält, ist natürlich immer schön, wenn es geht. Tatsächlich, es funktionierte. Der Gameboy ging an mit dem Battery Pack. Und ja, das hatten wir uns dann erstmal beiseite gelegt, denn dann fiel der nächste Blick auf einen 4-Spieler-Adapter. Auch super Zustand, 4-Spieler-Adapter für einen Gameboy. Kann man nie genug haben, finde ich. Allein schon wegen den Buchsen, wenn man die mal zum Basteln braucht. Den haben wir dann auch noch auf die Seite gelegt. Und dann fiel noch der Blick auf einen weiteren Gameboy, der zwar auch vergilbt war, hatte aber noch Batteriedeckel und so weiter. Ging auch noch an. So, und dann, wie ging es dann weiter, Alexander? Ja, wir haben uns überlegt, nehmen wir jetzt die vergilbten Sachen mit oder vielleicht nur das wiederaufladbare Batteriepack und den 4-Spieler-Adapter, aber ich muss sagen, ich bin noch nicht so der Typ, der gut im Handeln ist, aber René schon, also der hat die ganzen Sachen dann zusammengepackt, ist dann schnurstracks zu einem Verkäufer gelaufen und hat einen Preis ausgehandelt. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen, weil mein Blick immer noch weiterhin auf diesen großen, in Anführungszeichen, Müllberg gerichtet war, ob man nicht doch noch irgendwie eine Kleinigkeit entdeckt. Und René, du kannst ruhig den Zuhörern dann verraten, ja. Für wie viel du da die Sachen da mitnehmen konntest. Ja, also der Verkäufer war, sag ich mal, ein recht großer Mensch. Da dachte man auch so vom Verhalten dachte man, der wird da jetzt, weiß ich nicht, pro Stück 15 oder 5 oder 10 Euro verlangen. Also die Hoffnungen schwanden im Grunde schon mit jedem Schritt, den ich auf ihn zuging. Aber ich dachte so, okay, was soll das denn hier kosten? So, und dann sagte er eben, ja, 4 Euro. So, jetzt dachte ich natürlich, ja, 4 Euro pro Stück, ne? Pro Stück, ja. Mhm. Sind wir bei 12 Euro. Ja, das war aber natürlich ein Fehler, denn er hatte ja niemals Stück gesagt. Ja, so. Ja. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, 3 Euro, weil ich ja noch immer in dem Glauben war, dass der pro Stück meinte, ne? Ich meine, ja, ja. 3 Euro für ein Gameboy, wo die Batterie der Klappe dabei ist, ist okay, wenn er angeht. 3 Euro für einen 4-Spieler-Adapter ist okay und für ein Battery-Pack sowieso. Absolut. Aber so, nein, aber er meinte für das gesamte Paket 4 Euro. Und jetzt war ich da, jetzt bin ich noch so dreist gewesen und war da noch am Handeln. Aber auf jeden Fall, am Ende habe ich dann nur 3 bezahlt, ne? Und das ist natürlich so eine Sache, da freut man sich dann natürlich wie ein Schneekönig, wenn man plötzlich für 3 Sachen dann nur 3 Euro zahlt und die auch noch dann funktionieren und gut aussehen. Also das hat man auch sehen. Und vor allem kurz bevor wir den Flohmarkt verlassen hatten, das war natürlich eine super Sache. Das war super, ja. Klasse. Ja, dann sind wir tatsächlich zu unserem Interviewtermin mit Tronimal leider fast eine ganze Stunde zu spät gekommen. Aber es lief trotzdem gut. Und das Interview hören wir uns natürlich auch jetzt an. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind heute live vor Ort mit dem DMG 89 Talk in Düsseldorf und dort besuchen Alexander und meine Wenigkeit den Gameboy Music Workshop von Tronimal, einem Chip-Musiker aus Wuppertal. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo. Ja, dann wollen wir auch mal mit dem Fragenkatalog beginnen, Tronimal. Und zwar, worum geht es in diesem Workshop heute? Beziehungsweise gestern lief ja schon die erste Runde, insofern wissen Alexander und ich schon ein bisschen, worum es geht, aber vielleicht für die Zuhörer zu Hause, die sich jetzt unseren Podcast anhören, was sind überhaupt Chiptunes, beziehungsweise was ist Chip Music und was kann man heute speziell in diesem Workshop bei dir lernen? Also Chipmusik im Allgemeinen ist eigentlich Musik, die mit Konsolen oder Heimcomputern, alten Heimcomputern erzeugt wird. Und speziell in diesem Workshop zeige ich, wie man mit dem Gameboy Musik macht, Musik erzeugt. Ja, bevor wir etwas mehr über den ersten Workshop-Tag sprechen, wollen wir erst ein bisschen mehr über dich erfahren, Jörg. So heißt er im wahren Leben, Tronimal. Und da hat der Alexander bestimmt eine passende Frage parat. Ja, Jörg, in der Chiptune-Szene bist du als Tronimal bekannt. Das war aber nicht immer so gewesen. Du hast im Februar 2014 erfolgreich das Projekt Low-Bit Revolte abgeschlossen, aus dem eine Mini-EP, ein Album und circa 30 einzelne Songs hervorgegangen sind. Das ist ja eine sehr erfolgreiche Phase, mag ich mal zu beurteilen. Wie kamst du jetzt zu dem Projekt Tronimal? Ja, ich erkläre dazu erstmal, wie es zu dem Namen Low-Bit Revolte gekommen ist. Und zwar habe ich, bevor ich mit Chipmusik angefangen habe, Musik gemacht unter dem Namen Elektro-Revolte. Als ich dann angefangen habe, mit Gameboys und anderen Konsolen Musik zu machen, wollte ich gerne den Bezug zu dem alten Namen beibehalten. Deswegen habe ich gedacht, ich nenne das einfach Low-Bit-Revolte, damit den Leuten klar ist, dass ich auch dahinter stecke, hinter diesem Projekt. Mhm. Ich hatte allerdings schon lange die Überlegung, den Namen zu ändern und habe mir gedacht, wenn ich das nicht jetzt mal langsam mache, dann brauche ich das auch gar nicht mehr zu machen. Ja, gut. Stimmt. Und mit dem Namen Tronimal hat es noch was auf sich, weil Low-Bit Revolte natürlich einen direkten Bezug auf Low-Bit oder 8-Bit oder irgendwelche niedrige Bitratenmusik hat. Mhm. Bin ich mit dem Namen Tronimal etwas freier und könnte mich auch ein bisschen von diesem reinen 8-Bit-Projekt lösen mit diesem Namen. Ja. Wie bist du dann genau auf den Namen gekommen oder setzt der sich irgendwie zusammen? Naja, Tron ist ja eigentlich eher so eine Art Abkürzung für elektronisch. Ah, okay. Das war ursprünglich mal ein Songtitel, den ich nie veröffentlicht habe. Mhm. Das ist so eine Art Wortspiel aus Elektro und Tier, also Animal. Klar. Es war allerdings ursprünglich für den Songtitel eher ein Wortspiel aus Elektro und Minimal. Witzigerweise könnte es auch noch, wenn es jetzt ein Franzose liest, heißen, Tron, also Elektronik ist schlecht. Das war nicht wirklich gemeint. Ja, dann wollen wir den Zuhörern natürlich auch ein bisschen von dem ersten Workshop Tag berichten, den wir gestern erleben durften. Alexander, mal eine Frage an dich. Du warst ja gestern auch dabei, den ganzen Vormittag, Nachmittag und auch Abend. Wie war es für dich? Hast du was gelernt über Chip Music? Beziehungsweise hast du dich mit dem Thema anfreunden können oder sagst du eher, ist vielleicht doch nicht was für mich? Ja, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass mich das Thema interessiert. Ich habe mich für den Workshop angemeldet, um einfach mal grundsätzlich einen Eindruck zu bekommen, was denn überhaupt möglich ist mit dem Gameboy, weil viele nutzen den Gameboy ausnahmslos zum Spielen. Dafür ist er auch originär entwickelt worden, aber dass man noch wesentlich mehr mit dem Gameboy anstellen kann, nämlich mit Hilfe von separat erhältlicher Software Musik zu produzieren und zwar auch erfolgreich und gute Musik zu produzieren. Das war für mich was ganz Neues und ich bin Musik interessiert, habe mich deswegen auch für diesen Workshop angemeldet, um einfach mal live mitzuerleben, wie es ist, tatsächlich über Software den Gameboy anzusteuern und eben Musik zu entlocken. Musik, die man nicht jetzt tatsächlich programmiert und dafür eben eine Programmiersprache zu können, sondern über die Software, in dem Fall war es Little Sound DJ, den Gameboy eben entsprechend zu füttern und die ersten Erfolge damit feiern zu können. Ja, Jörg, der Alexander hat es gerade schon angesprochen, LSDJ. Kannst du vielleicht den Zuhörern erklären, was ist LSDJ und was gibt es sonst noch für Programme, mit denen man auf dem Gameboy jetzt speziell natürlich Musik erzeugen kann, Musik machen kann? Ja, also alle Programme aufzuzählen, mit denen man auf dem Gameboy Musik machen kann, wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich habe so circa 25 Stück mittlerweile zusammengesammelt. Sind allerdings alles wirklich kleine Programme, wo man jetzt nicht ernsthaft mit Songs schreiben möchte. Das ist eher so eine Spielerei. Wirklich ernsthafte Programme gibt es, würde ich sagen, 3 Stück eigentlich. Das sind? Und das wäre halt LSDJ, was wir besprochen haben im Workshop, Nanoloop und MGB. Der Unterschied ist, also LSDJ ist ein Tracker, was vielleicht einigen Leuten, die in der Chip-Szene ein bisschen bewandert sind, was sagt. Nanoloop ist ein sogenannter Sequencer bzw. Step-Sequencer und MGB ist ein Programm, was MIDI-Steuerung ermöglicht. Die grundlegenden Unterschiede sind, MIDI ist erstmal eine ganz eigenständige Sache, das heißt, man könnte halt beliebige andere Hardware anschließen und den Soundchip des Gameboys ansprechen. Also zum Beispiel ein Keyboard. Zum Beispiel ein Keyboard oder Ableton oder was auch immer man nutzt. Ja, ein Nanoloop ist ein Step-Sequencer, der eigentlich 16 Schritte Loops erstellt, wo man jedem Schritt quasi einen anderen Ton zuordnen kann. Und das mal 4, weil der Gameboy 4 Spuren handeln bzw. verwalten kann gleichzeitig. LSDJ macht dasselbe, nur dass es nicht 16 Schritte nebeneinander sind, sondern dass man eine abwärts laufende Struktur hat, in der man verschiedene Loops erstellen kann und nachher zu einem Song zusammen arrangieren kann. Der ein oder andere Zuhörer wird sich wahrscheinlich fragen, wie komme ich an die Programme ran? Welche der 3 Hauptprogramme, die du gerade genannt hast, bekomme ich kostenlos, beziehungsweise sind die Programme kostenlos oder muss ich dafür was zahlen? Und wo kann ich die bekommen? Wahrscheinlich im Internet, aber vielleicht kannst du uns da etwas mehr zu sagen. Ich fange nochmal mit MGB an. Das Programm ist kostenlos. Man bräuchte allerdings eine sogenannte Flashkarte, um das aufzuspielen und damit es in der Originalhardware funktioniert. Was man allerdings auch noch bräuchte, um diese MIDI-Geschichte zu ermöglichen, wäre halt eine externe Hardware, die MIDI-Kommunikation ermöglicht. Das heißt, man bräuchte ein extra Gerät noch dazu, woran, sagen wir jetzt mal, wenn man das an Keyboard anschließen will, das Keyboard und der Gameboy dran gekoppelt werden. Also wäre MGB jetzt nicht unbedingt was für den absoluten Einsteiger im Chip-Music-Geschäft. Es wäre schon was für einen Einsteiger, wenn man sich allerdings mit Löten und Hardware-Mods auskennt. Man muss sich allerdings nicht mit Chip-Musik auskennen. Dann ist es vielleicht sogar relativ einfach reinzukommen, weil man halt überhaupt nicht programmieren muss oder so. Weil man ja wirklich in Echtzeit spielt. Bei Nanoloop ist es so, dass man das tatsächlich nur als fertige Karte bestellen kann, da Nanoloop ein eigenes Speicherprinzip hat und man das nicht auf Flashkarten benutzen kann. Dadurch war Nanoloop früher relativ teuer, mittlerweile ist der Preis eigentlich relativ okay. Man kann es beim Entwickler direkt bestellen. Ich glaube unter nanoloop.com, ja. Der Macher heißt Oliver Witschow. Ja, es kostet, glaube ich, zurzeit so um die 30, 40 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. LSDJ ist nicht kostenfrei, kostet allerdings die Vollversion des ROMs $2, was ungefähr 1,50 Euro sind. Also finde ich sehr verkraftbar. Ja. Und man hat halt vollen Support über alle zukünftigen und alten Versionen, die es gibt. Und man braucht allerdings wiederum auch eine Flashkarte, um das auf die Original-Hardware wieder übertragen zu können. Ja, gestern war für dich auch der erste Workshop-Tag überhaupt, glaube ich, wo du Leuten dann etwas über Musik machen auf dem Gameboy beigebracht hast. Wie war für dich der erste Tag? Hast du Lust, da weitere Workshops zu machen? Ich glaube, es sind ja schon sogar ein paar geplant. Aber kannst du dir vorstellen, über die geplanten Workshop-Termine hinaus weitere Workshops in Zukunft anzubieten? Ja, der erste Workshop-Tag ist meiner Meinung nach eigentlich gut gelaufen. Wir waren halt ein bisschen in Zeitverzögerungen geraten. Das ist aber eigentlich normal grundsätzlich bei jeder Veranstaltung, dass sowas passiert. Und man will die Leute auch nicht hetzen. Also soll ja jeder irgendwie ausprobieren können in Ruhe und nicht irgendwie, das soll ja nicht so eine Akkordarbeit werden. Außer, dass ich leider den Gameboy-Sound-Vergleich, den ich vorhatte, verschiedene Modelle zu vergleichen, ja, vom Klang nicht mehr geschafft habe, dadurch, dass es so spät wurde, ist es an sich wirklich reibungslos abgelaufen. Ja, es sind schon weitere Workshops geplant, wie du schon sagtest, und zwei stehen auch von der Stadt schon fest, also einer noch in Wuppertal und einer in Berlin. Allerdings gibt es noch kein Datum und es sind noch andere im Gespräch gerade, und ja, solange die Resonanz und die Nachfrage so groß ist, wie die jetzt war, werde ich das natürlich weitermachen. Ja, der zweite Workshop-Tag steht uns nun bevor. Noch circa, ja, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, bis es anfängt. Was erwartest du dir vom zweiten Workshop-Tag? Es werden ja auch ein paar Leute dabei sein, die gestern schon dabei sind. Meinst du, der ein oder andere kann heute schon ein paar Fortschritte vorweisen? Oder denkst du, dass das einfach erst mit der Zeit kommen wird? Also ich denke schon, dass sich bei manchen Leuten im Gegensatz zu gestern noch eine Menge tun wird, weil auch viele Leute mir gestern bestätigt haben, das Grundprinzip eigentlich soweit sofort erfasst zu haben. Deswegen kann man natürlich gut darauf aufbauen irgendwie, was gestern besprochen worden ist. Und es kommen halt neue Leute dazu, wie wir schon, hattest du, glaube ich, gesagt. Genau. Es kommen halt neue Leute dazu, wie du schon gesagt hattest. Und dafür muss ich natürlich die ganzen Sachen nochmal erklären. Was vielleicht für die Leute, die gestern schon da waren, auch nett ist, dass sie nochmal so eine Wiederholung haben können. Ja. Und ich glaube schon, dass es halt deutliche Fortschritte bei den Leuten gibt, die gestern schon da waren. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, den Workshop kann man sich auch ein drittes Mal anhören und man wird immer noch was Neues dazulernen. Allein schon, weil es eben so viele Dinge allein bei LSDJ gibt, die man einfach erst mit dem Ausprobieren herauskriegt oder einfach mit der Zeit merkt, okay, wie kann ich mich selber besser organisieren, mit dem Programm zu arbeiten? Das war auch ein, sag ich mal, großer Teil deines Vortrags gestern, dass du gesagt hast, okay, man muss sich da wirklich organisieren in dem Programm, sonst verliert man schnell den Überblick bei etwas längeren Songs. Was würdest du jemandem empfehlen, der sich vielleicht jetzt zu Hause sagt, okay, ich kaufe mir mal so eine Flashkarte, ich kauf mir mal LSDJ, und will damit mal anfangen. Was sollte er tun? Sollte er Tutorials lesen? Lieber einen Workshop besuchen? Wie kann man da am schnellsten lernen? Also mal angenommen, dass man nicht auf einen Workshop kommen kann, weil vielleicht nichts in der Nähe ist, man keine Leute in der Umgebung hat, die man fragen könnte und man wirklich auf sich allein gestellt ist, braucht man natürlich auf jeden Fall Geduld. Also okay, ja. Ich habe da ja auch mal angefangen und tatsächlich auch alleine angefangen. Es ist ein bisschen mühselig, mit dem Manual einfach anzufangen, denke ich. Also es gibt schon ganz nette Tutorials, allerdings gibt es da mittlerweile so viel, dass man sich da wahrscheinlich auch schon wieder durchwühlen müsste. Ja, ich kann jetzt eigentlich da nicht wirklich einen Ratschlag geben, ohne dass es wirklich mit Aufwand verbunden ist. sprich, okay. Ich kann sagen, was ich damals gemacht habe. Ja, das gerne. War halt tatsächlich schrittweise ins Manual reinzuschauen, um mir die Punkte rauszupicken, die wirklich Sinn machen. Das heißt, mir anzugucken, wie baue ich einen einzelnen Loop und nicht versuchen, dieses ganze Manual auf einmal zu fassen und tatsächlich diese klassische Try-and-Error-Methode irgendwie einfach mal drauf rumklicken. Man kann ja nicht wirklich was kaputt machen. Und zwischendurch mal zwischenspeichern, dann ist es auch im Manual einfach zu finden, wie man überhaupt speichert. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Speichern. Da können wir vom DMG 89 Talk ja auch ein Lied von singen, vom Speichern. Wie der ein oder andere in der letzten Folge vielleicht gehört hat, ist uns da eine Tonspur aufgerauscht, aber sei es drum. Ja, da wollen wir auch langsam zum Ende kommen mit einer besondere Neuigkeit. Am 21. April, Tronimal, wird dein Album erscheinen, Reworks, Memories in Square Wave. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Wie kann man denn das Album beziehen oder wo kann man das downloaden? Das Album kann man downloaden unter tronimal.bandcamp.com. Und das ist diesmal ein bisschen besonderes Album oder spezielleres Album. Es ist halt nicht in dem Sinne eine komplette Eigenkomposition, sondern das, was auch schon der Titel ein bisschen sagt, Reworks. Es sind Remixe von alten, tatsächlichen Gameboy-Stücken. Welche Stücke können wir denn da erwarten? Ja, es wird vier Stücke geben. Und zwar ist es ein Remix von Dr. Mario Chill, Melody von Donkey Kong Land, Kremlantis, ist ein Unterwasserlevel, von Mega Man 2, der Titelmelodie, und von Balloon Kid, die Musik hat nicht wirklich einen Namen, das ist immer, wenn man den Gegner besiegt, kommt ein bestimmtes Stück, und das ist so eine Art, ja, so eher so ein bisschen Dub-Reggae-lastiger Remix, aber das wird man dann hören. Okay, super. Ja, dann beenden wir jetzt langsam das Interview. Wie kann der Zuhörer zu Hause dich erreichen? Wie kann man dich buchen? Oder wenn man eine Frage zum Chiptune-Music-Workshop oder zum Musikmachen auf dem Gameboy allgemein hat, wie kann man dich erreichen im Internet? Ja, erstmal vorab, man kann mich immer gerne auch anschreiben und mir Fragen stellen, das ist überhaupt kein Problem. Unter tronimal@web.de bin ich per E-Mail zu erreichen, und am besten, wenn man Neuigkeiten erfahren will, guckt man unter www.facebook.com/tronimalmusic. Ja, super. Dann freuen Alexander und ich mich dann noch auf den zweiten Workshop-Tag und bedanken uns für das Interview. Gerne. Ja, dann begrüßen wir zum fünften Gespräch des Tages den Michael. Hallo. Hallo. Hallo. Moin. Ja, Michael, du bist jetzt auch kein ganz Unbekannter in der Retro-Szene. Stell dich doch mal unseren Zuhörern in einigen Sätzen vor. Woher kann man dich kennen? Wo kann man dich schon mal gelesen haben? Ja, also ich denke mal, die meisten dürften mich, wenn unter einer komplizierten Schreibweise namens Brotkasten im Forum 64 gelesen haben. Oder halt bei dem Diskettenmagazin Digital Talk. Für den C64. Da treibe ich mich meistens rum. Seit wann gibt es dieses Magazin? Das Diskettenmagazin gibt es seit 1993 und ich bin seit 2004 dabei. Oh, ist aber ganz schön lang schon. Schon lange, ja, ja. Das ist schon lang. Bist du dann eher auf dem C64 zu Hause oder schleicht sich da der Gameboy dann doch mal von hinten an zwischendurch? Ja, also der Gameboy liegt bei mir im Bad, liegt ein alter grauer Gameboy rum, mit Tetris natürlich. Sehr schön. Zum Entspannen. ja, und sonst klar, also es ist ja nicht nur C64, sondern ich gehe ja auch manchmal in den Amiga oder CDI von Philips, die Totgeburt, und Gameboy natürlich auch. Sehr schön. Ah, du bist halt der Erste, der sagt, dass der Gameboy im Bad liegt, so. Nicht im Bad. Das war schon das richtige Wort. Genau, alles so. Andere. Ja. Klasse. Was war denn, wann hast du den ersten Gameboy bekommen damals? Och, schwierige Frage. Das war irgendwann Weihnachten 89, 90, 91, so um den Dreh. Da bin ich jetzt völlig überfragt. Auf jeden Fall ganz frisch mit Tetris halt. Ja, und natürlich zu Weihnachten. Da bist zu Weihnachten. Ja. Also alle Gäste, um es zum wiederholten Mal zu sagen, haben den Gameboy anscheinend an Weihnachten bekommen. es scheint irgendwie niemand den vorher oder nachher gekauft zu haben. Wunderbar. Das bringt ja auch so eine gewisse Vielfalt in den Podcast heute. Herrlich. Was war denn dein Lieblingsspiel damals? Damals war es eigentlich, ja, was war das? Super Mario Land 2? Bis ich irgendwann mal The Legend of Zelda Link's Awakening geschenkt gekriegt habe. Ah. Also, das war dann so eigentlich das Ultimo an Games. Also, ich habe danach nichts Besseres mehr gefunden. Also bis heute sozusagen dein Favorite auf dem Gameboy. Ist absoluter All-Time-Favorite. Also ich habe auch die DX-Version auf dem Gameboy Color gespielt, aber nee, das graue Original gefällt mir dann doch bedeutend besser. Sehr schön, sehr schön. Na gut, Zelda hat die Messlatte natürlich auf dem Gameboy ziemlich weit hoch angesetzt. Ne? Das ist schwierig, da nochmal einen Titel zu finden, der das irgendwo noch toppen könnte. Also da bin ich deiner Meinung. Metroid vielleicht. Ja, wenn wir jetzt so in diesem Fantasy-RPG-Bereich bleiben. Ach so, Pokémon. Legend of Final Fantasy Legend vielleicht noch. Ja, Michael, jetzt bin ich nicht ganz im Bilde, wie alt du bist. Deswegen frage ich mal, hattest du den Gameboy denn auch zu Schulzeiten mit dabei? Ja, klar, zu Schulzeiten, klar. Wurde ja dann fleißig auf dem Schulhof Pokémon gezockt. Ah. Das war dann auch so die Seuche Ende der 90er, dass jeder den Gameboy mit hatte. Also die meisten hatten ihn irgendwo wieder herausgekramt. Ja. Weil ja Pokémon Rot und Blau rauskam. Und dann wurde da fleißig gesadelt. Gab's da Probleme? Also jetzt im Unterricht, also haben die Lehrer darauf reagiert, indem sie da irgendwie da Verbote ausgesprochen haben? Weil ich meine mich erinnern zu können, dass das später mit den Sammelkarten kam, dass da auch Handgreiflichkeiten da eine Rolle gespielt haben auf den Schulhöfen, wo die Kinder sich gegenseitig die Karten aus den Händen gerissen haben. Gab's das damals bei euch? Also bei uns an der Schule eigentlich nicht. Es wurden höchstens, das habe ich mal mitbekommen, 3 Gameboys einkassiert. Okay. Weil die Damen und Herren doch der Meinung waren, ach, wer braucht schon Unterricht? Wir haben Pokémon und haben dann im Unterricht Gameboy gespielt. Okay. Ja. Am besten noch mit einem 4-Spieler-Adapter über die Bänke. Genau. Ja. Ach ja. Herrlich. Schon witzig. Ja, herrlich. Aber das scheint dann echt nur bei dir im Ghetto gewesen zu sein, Alexander. Dass dann Prügeleien an der Tagesordnung. Nee, das ist eine Information, die habe ich ganz offiziell über die Zeitung mitgekriegt. Ja. Ach so. Ich meine, da war ich ja aus dem Alter schon draußen, als Pokémon-Karten dann Einzug auf die Schulhöfe genommen haben, aber kann ich mich genau noch dran erinnern, explizit die Rede auch von Erpressung. Oh, okay. Wirklich. Also es ist ganz heiß hergegangen. Ja, da gab's in jedem Sammelkartenspiel gibt's ja wirklich so ein paar Rare-Karten, die dann auch ein bisschen mehr wert sind, die einfach sehr viel seltener anzutreffen sind in den Booster-Päckchen und die ein oder andere Prügelei will ich da auch nicht. Würde ich auch vermuten. Ja, stimmt. Da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Eine Frage, die wir heute allen Gästen stellen. Gibt es ein Spiel, was du gerne auf dem Gameboy gespielt hättest, was heute aber rausgekommen ist, also in der Neuzeit rausgekommen ist? Oh, schwierige Frage. Also wenn jemand von den Homebrew-Codern Lust hat, wer baut Doom 3 nach? Okay. Also Doom wär schon was gewesen. Ja. Da kann ich mir vorstellen. Das wäre was gewesen. Aber wäre natürlich auch grafisch schwierig gewesen, das zu bewerkstelligen. GBA haben sie es ja geschafft mit Doom. Ja gut, da ist natürlich auch schon ein bisschen mehr Power dahinter, ne? Ja. Da wobei das Doom auf dem Super Nintendo, die US-Version, die, naja. Ist ja nicht so prickelnd. Nee, stimmt. Ja, Michael, bist du denn öfters auch auf Retro-Events zu finden? Gehst du da öfters hin? Ja, also in den letzten Jahren eher weniger, aber so jetzt so mit der Dureco schwappt es eigentlich wieder hoch. Also ich suche hier immer noch Mitfahrgelegenheiten zu den größeren Demo-Party-Events, aber meistens scheitert es dann entweder daran, dass ich zu der Zeit absolut überhaupt keine Kohle habe oder überhaupt keine Zeit. Okay. Ja, vielleicht hört einer unserer Zuhörer deinen Aufruf vielleicht. Aus welcher Gegend kommst du denn ungefähr? So das Mörs, Nähe Duisburg. Ah, oh, da bist du ja gar nicht mal weit von mir entfernt. So, ich komme hier aus Düsseldorf. Das ist ja quasi um die Ecke. Quasi um die Ecke, Katzensprung von hier entfernt. Aber du fährst ja nicht zu Demo-Partys, René. Das ist wohl wahr. Nee, aber vielleicht einer unserer Zuhörer. Der kann sich dann eventuell melden. Ja, Michael, dann bedanken wir uns für deine Zeit und deine Eindrücke vom Gameboy. Und feier noch ein bisschen den Gameboy. Ja, wünsche ich euch auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu Peter. Und den Peter kennen bestimmt einige. Und zwar veranstaltet er das Donkey Gaming Weekend. Hallo Peter, sei gegrüßt. Hallihallöchen. Hi. Hallo. Moin. Ja, ich habe es schon angesprochen, Donkey Gaming Weekend. Stell dich mal kurz vor und stell auch gerne mal deine Veranstaltung vor. Gerne. Was gibt's groß zu sagen? Also ich bin in Anführungszeichen der Veranstalter von Donkey Gaming oder den Events von Donkey Gaming. Wir sind damals gestartet vor fast knapp einem Jahr. Also das ganze Jahr haben wir noch nicht durch, im Juni letzten Jahres. Mhm. Damit quasi UNA mit Videospielen unsicher zu machen. Das bedeutet, dass wir einmal im Monat, immer am ersten Wochenende, quasi das komplette Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Videospiele haben. Da haben wir dann so freitags so wechselnde Themen. Mal haben wir da mal so einen FIFA-Abend, mal ein Chiptune-Special oder sowas. Samstags haben wir dann eigentlich immer Retro, wobei wir da quasi jeden Monat beziehungsweise zurzeit alle 3 Monate den Heldenschmieden-Cup haben, wo wir den besten Allround-Gamer quasi von uns suchen. Wo wir jetzt ja zum Beispiel am Super Nintendo, am NES oder an der PlayStation 4 dann auch, also durch alle Generationen quasi hinweg in verschiedenen Genres uns gegenseitig messen. Und dann gibt es einen netten Pokal, wo wir eingraviert sind und dann ja ein paar schöne Blätter, Preise und sowas. Und das ist dann meistens so unser Samstag, wo wir uns dann entspannen. Und sonntags haben wir dann unseren E-Sport-Tag, wo dann wir hauptsächlich StarCraft-related Content quasi bieten, indem wir dann ein Turnier übertragen oder halt an unseren eigenen PCs zocken. Also ich baue quasi jeden Tag ein bisschen um. Freitags sind andere Konsolen meistens angeschlossen als ein Samstag. Und sonntags sind zum Beispiel dann auch irgendwo andere Konsolen als am Freitag. Also die Konsolen bleiben auch da, obwohl wir dann zusätzlich noch PCs halt aufbauen. Und ja, das sind so die Sachen, die ich in UNA mache. Dann gibt es in Münster, mache ich auch noch ein bisschen StarCraft. Das nennt sich dann immer BarCraft in Anführungszeichen. Also Bar und StarCraft quasi zusammengeschnitten. Ja, ist dann letztendlich eine schöne, nette Atmosphäre, irgendwie große Videospiel-Events, also Streams, Turniere halt gucken, dabei ein schönes Bier trinken. Da ist auch so das Prinzip hinter den Donkeys Gaming Weekend, was du am Anfang angesprochen hattest. Einfach das gesellige Zusammensein, bisschen alte Sachen genießen, neue Sachen auch dabei haben und dabei ein, zwei schöne Kaltgetränke zu sich nehmen. Wir nehmen unseren Podcast natürlich vorher auf, daher haben wir jetzt natürlich den 21.04. heute, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Insofern ist es hier zwar dann schon zu spät, aber am 4.04. wird oder wird stattgefunden haben, ein Tetris-Special bei euch auf der auf dem Spielewochenende. Oh ja. Findet das eventuell auf dem Gameboy statt? Das ist eine besondere Konstellation. Ich habe da den Stefan Binger, der quasi die Tetris-Meisterschaften in Hamm zum Teil organisiert. Genau, und, den hatten wir auch schon im Interview. Und da waren wir ja auch cool. Schön. Und der kommt halt auch mal zu anderen Locations. Ich hatte ihn auch schon mal so ein bisschen neben einem anderen alten so Chiptune-Festival, was ich da quasi in der Heldenschmiede gemacht habe. Da hat er schon so ein bisschen Rahmenprogramm gemacht. Und das hatte mir und ihm so gut gefallen, dass wir das mal wirklich komplett Tetris mal zum ganzen Abend machen oder in Anführungszeichen zeittechnisch jetzt gesehen gemacht haben. Und das, was ihr dann gesehen habt, das waren dann zwei alte NES, die dann mit einem Gameboy Super Modul oder sowas, ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Zwei Super NES sind und die werden dann jeweils mit zwei Super Gameboys, die einen Link-Port haben, verkabelt. So ist es. Genau. Da haben wir dann also quasi automatisch dann Gameboy Tetris dann drauf. Mhm. Allerdings, was bei meinen Veranstaltungen einfach Standard ist, ist, dass sowieso auf jedem Tisch irgendwo ein Gameboy liegt. Also ich habe drei Klassik, glaube ich, in meinem Besitz und ein Color und ein Pocket habe ich noch. So viele Tische haben wir zwar gar nicht, aber irgendwo liegt dann halt immer irgendwo ein Gameboy und meistens ist bei irgendeinem ja dann vielleicht auch mal Batterie alle, dann kann man direkt austauschen und dann ist gut. Und, insofern gibt es dann halt auch immer irgendwo Tetris zu spielen oder Super Mario. Halt so die Sachen, mit denen ich so ein bisschen, wo ich zum ersten Mal wirklich Kontakt zu, ich sag mal, wirklich Videospiele, Konsolen bekommen habe. Also ich bin, eigentlich bin ich halt ein PC-Kind. So. Ja. Ich bin eher so mit einem PC groß geworden, hab aber quasi, als dieser ganze Gameboy-Hype losgegangen ist und all meine Kumpels einen Gameboy hatten, habe ich halt bei meinen Eltern so lange gebettelt, bis ich dann irgendwann zu Weihnachten dann halt auch einen bekommen habe. Und da waren dann schon, ich müsste das echt mal recherchieren, mit wie vielen Jahren das war. Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, ich war nicht wirklich so ein Frühstarter, was das anging. Mhm. Ich wirklich dann eher zum Teil, glaube ich, vor allem gerade damals für mein Alter verbotene Spiele irgendwie am PC gespielt habe. Das war noch die gute Zeit der Disketten mit allen möglichen Sachen. Also ich hatte einen großen Bruder, der war natürlich, der ist noch mehr damit aufgewachsen im ganzen PC-Sektor und mit Commodore und allem drum und dran, was da halt vorher alles war. Und dadurch hatte ich immer so jemanden, an dem ich mich so ein bisschen entlanghangeln konnte. Mein Bruder ist 8 Jahre älter. Also der war dann schon ziemlich fit, während ich immer noch so mal die Schulter geguckt habe und mir dann irgendwann, als dann keiner mehr im Haus war, so dass meine erste Erinnerung, was das angeht, dann mich selber an den Computer gesetzt habe und geguckt habe, wie kriege ich denn jetzt überhaupt ein Programm zum Starten? Und dann habe ich eigentlich mir so ein dickes MS-DOS 5.0-Buch, was ich hier immer noch im Schrank stehen habe. Das habe ich mir dann irgendwann mal gekrallt und habe gesagt, das gehört zu mir. Ja. Da habe ich dann angefangen zu lesen und was man so an Kommandos so eingeben kann, um dann halt Spiele auch irgendwann mal selber zu starten, ohne dass halt ein Bruder über die Schulter guckt und sagt, ey, das darfst du noch gar nicht spielen. Aber die Sachen, die ich dann tatsächlich spielen durfte und gerne gemacht habe, das waren dann wirklich die Gameboy-Sachen. Ich weiß gar nicht, es gab so drei Spiele, die mich da extrem geprägt haben. Die sind? Hau ich direkt hier raus. Tetris, ja. Super Mario. Verdammt, sind vier. Tetris, Super Mario. Dann haben wir Kirby's Dream Land und Formel 1 Race. F1 Race, Minus-Stunden Race, genau. Okay. Und ich bin komischerweise nie irgendwie damals an ein Zelda oder so, habe ich nie dran gedacht und so, oder ein Mega Man, aber ich fand halt diese Welt von Super Mario irgendwie voll schön, hat mich immer mega Spaß mit gehabt. Ich glaube, ich habe auch ja, ich habe mal Teil 1 und Teil 2 gespielt. Da erinnere ich mich immer noch an so ein Wahllevel, ganz schwierig. Ja, im zweiten Teil, das ist so, da konntest du irgendwie so am Gaumen so kitzeln oder sowas. Fand ich total cool damals. Ja. Und das habe ich halt immer gerne alles gespielt. Ja. Und dann so ein bisschen als, in Anführungszeichen, mittlerweile wird das ja so ein bisschen als Schnuckelputz im Spiel irgendwie deklariert, halt Kirby. Das, was ich damals halt auch irgendwie so individuell fand, so die Gegner so einzuschlucken, zu atmen und was Kirby alles konnte, das war so was ganz anderes. Ja. Ne? Also kann ich mir gar nicht richtig erklären. Also ich habe auch, glaube ich, seitdem kein anderes Kirby mehr gespielt, weil ich dann eine ganze lange Zeit halt also keine Nintendo-Konsole oder sowas hatte. Mhm. Mhm. Jetzt hatte ich mal, glaube ich, auf einem von meinen Events hat jemand mal, glaube ich, ein Kirby für ein Super Nintendo mitgebracht. Meine ich. Da habe ich, glaube ich, mal kurz reingeguckt. Welches denn da? Das Golfspiel oder das wirklich Dreamland? Ich glaube, das war Dreamland. Bin mir nicht sicher. Also nicht Minigolf? Nee, Minigolf war das nicht. Ja, dann war das Kirby's Dreamland 3. Okay, Teil 3. Ja, guck mal an. Ja, finde ich immer noch, also so in der Retro-Perspektive, fühlt sich das immer noch irgendwie individuell und originell und irgendwie die Musik fühlt sich einfach noch so stimmig an. So mit so vielleicht mein Lieblingsspiel, was jetzt einfach für einsame Stunden letztendlich irgendwo war. Ja, da bist du auch nicht der Einzige heute. Ach, ehrlich? Ja, ein weiterer Gesprächsgast heute hatte das ebenfalls auf seiner Top-Liste drauf, Kirby auf dem Game Boy. Cool. Ja. Sehr sympathisch, der Mensch. Sehr sympathisch. Ja. Grüße nochmal an Christian damit. Ja. Wenn du, spielst du denn heute noch öfters Game Boy? Und wenn ja, welcher Game Boy ist es dann? Ist es der Pocket? Ist es der Classic? Oder eher einer mit Hintergrundbeleuchtung? Ja, Hintergrundbeleuchtung. Ich ich habe mich tatsächlich letzte Woche dabei erwischt, dass ich mal so ein paar Auktionen irgendwo verfolgt habe, wo ich mal irgendwie einen Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung haben wollte oder irgendwie so einen gemoddeten. Ja. Da bin ich dann auch über den Gameboy Light gestoßen, der es wohl nur in Japan gegeben hat. Ja. Zu unglaublichen Preisen irgendwie. Was heißt unglaublich? 150 Euro kostet so ein Ding halt. Ne? Nein. Also, meinen Gameboy Light habe ich mit OVP aus Japan für 70 Euro mit inklusive Versand bekommen. Das ist nett. Aber das ist nur der silberne, ne? Ach, scheißegal. Hauptsache Hintergrundbeleuchtung. Nämlich, das ist noch so mein Problem, was auch so ein paar Gäste bei mir dann sagen. So, ey Peter, ist ja schön gut, dass du den Gameboy liegen hast, aber wie mache ich hier das Licht an? Ja, okay. Das ist ein Gameboy. Wir machen mal eine kleine Benutzereinführung. Dadurch, dass ich auch häufig junge Leute da habe, die vielleicht auch mit vielen Konsolen noch nicht so Berührungspunkte hatten, dann zeigt man dann erstmal, okay, hier machst du ein bisschen Kontrast so, okay, jetzt kann ich schon mal was erkennen. aber trotzdem, wenn es auf so einer Veranstaltung nicht so taghell ist, dann ist halt so ein Gameboy schon immer eine schwierige Sache. Ja. Deswegen ist so Hintergrundbeleuchtung, fände ich noch schon ganz schön, die ganzen Dinger zu modden. Und deswegen habe ich in letzter Zeit, möchte es nicht übertreiben, aber ich habe es mal eine Woche lang probiert im Zug zur Arbeit, mit dem Gameboy Color ein bisschen so zu spielen. Oh, okay, aber der ist ja eigentlich noch übler, sage ich mal, ja, vom also Bildschirm. Also wenn, dann würde ich den Game Boy Advance SP mal empfehlen. Der hat wenigstens eine Hintergrundbeleuchtung. Wenn du das war das Modell 101 und nicht den 001. Ja, das sind kleine Unterschiede. Ich meine, wenn man mit dem 001 anfängt, dann ist das schon mal nicht verkehrt. Ja. Die Hintergrundbeleuchtung so oben, ne? Und der andere hat die direkt hinten, ne? Der etwas neuere Advanced SP. Den wollte ich mir auch mal. Ich finde den so geil vom Design her. Also ich mag den, diesen Klappmechanismus total gerne. Ist immer noch mal so ein Gameboy, den ich mir unbedingt mal holen möchte, um es mal auszuprobieren, ob ich es wirklich mal schaffe, wieder so kontinuierlich sowas zu zocken, um dann einfach mal wirklich mal ein Zelda durchzuspielen oder so. Weil ich gehöre halt zu dieser schlimmen Truppe an, dass ich, glaube ich, noch keinen Zelda-Teil durchgespielt habe. Ja. Ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das bisher in meinem Leben geschafft habe. Also ich habe es einmal, habe ich mir ein Super Nintendo damals vor 2 Jahren ausgeliehen und habe mal versucht, Zelda durchzuspielen und habe dann gedacht, oh, jetzt bin ich durch. Und dann kam dann so, begib dich auf die Quest, um quasi die 3 Teile zu finden, um dann schnell zu basteln. Dann, okay, ich dachte, Super Nintendo-Spiele werden schnell durchgespielt. Fehleranzeiger. dann hatte ich dann irgendwo das Zeitressourcenproblem dann. Okay. Aber deswegen, ich hatte für Game Boy Color mir Zelda DX halt geholt. Ja. Gibt da noch einen Untertitel halt, glaube ich. Aber das wollte ich unbedingt mal durchspielen. Deswegen hatte ich mir das. Und das fand ich von der Farbe her, hatte ich das Gefühl, dadurch, dass ein bisschen Farbe dabei ist, dass es ein bisschen heller ist. Aber vielleicht trügt da der Schein auch. Das kann schon gut sein. Ja Color ist halt, Game Boy Color ist natürlich so ein Display, ja, da braucht man schon sein Tageslicht, sag ich mal. Sonst wird's da auch übel. Ja, also deswegen, ich finde auch total spannend immer noch diesen Game Boy Micro. Der hat ja wohl das schärfste Display und so. Ich habe aber noch nie einen in der Hand gehabt. Und so aus dem Bauch heraus würde ich mir deswegen nicht einfach einen holen. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das sehr geil ist. Aber vielleicht ist er mir doch wirklich einfach zu klein. Also, der spielt aber auch nur Advanced-Spiele ab, ne? Ja. Ja, das ist schade eigentlich. Das hätte ich mir auch gewünscht. Wenn der Classic-Spiele gekonnt hätte, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Ja. Bei den Advanced-Spielen möchte ich halt immer noch so gerne Advanced Wars mal zocken. So dieses Strategiespiel quasi, dieses Rundenbasieren. Okay. Das soll ja echt voll sein. Und das kann ich mir so für mobil unterwegs, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Alleine dafür würde ich mir schon, glaube ich, ein Micro dann mal irgendwann mal vielleicht mal besorgen. Also, ihr merkt schon, ich habe so früher als Kind halt sehr viel Gameboy gespielt, mittlerweile halt weniger, aber ich versuche es immer mal wieder. Und wenn ich die Sachen sehe, es juckt mich immer wieder. Und diese Sachen machen auch mir immer direkt wieder Spaß. Also, ich habe da wirklich, dieser Spaß, der kommt da immer in mir wieder auf. Also wie quasi damals so das Spiel, was ich mit meinem Bruder dann viel gespielt habe, oder sagen wir es mal so, er mit mir, war dann Formel 1 Race. Ich weiß noch, wie mein Bruder das gekauft hatte für seinen Gameboy. Und dann hat er mit meinem Vater in Ohren gelegen und gesagt, boah, wir brauchen noch diesen, das kann man doch im Multiplayer spielen. Und mein Vater ist auch relativ technisch affin gewesen und hatte dann auch damals die ganzen PCs und Commodore und er war halt immer auch total in der Materie drin und hat auch Spaß dran gehabt an dieser ganzen Technik. Und dann hat er, ja, aber das ist echt zu teuer, das können wir jetzt nicht so machen und müssen wir mal gucken. Und dann haben wir es dann irgendwann auf dem Flohmarkt oder so gesehen und dann hat mein Vater gesagt, alles klar, jetzt packen wir es ein, für den Preis muss es drin sein. Und dann hatte mein Bruder noch irgendwie 2 Kumpels oder 3 Kumpels mal zur Sicherheit eingeladen und dann haben wir dann mit diesem Hub dann verbunden und dann durfte ich dann auch manchmal mitspielen, so nach dem Motto, wenn ich nicht vorher genervt habe. dann haben wir dann zu viert quasi Formel 1 Rennen gefahren. Wie geil war das denn? Und dieses Spiel, das ist unglaublich gewesen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Du hast halt 2 verschiedene Autos und die tun sich beide nichts groß. Ich glaube, das eine ist von der Beschleunigung her ein bisschen besser und das andere von Endgeschwindigkeit, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, dafür weniger Jet. Genau. Ja, genau. Aber trotzdem, diese Beschleunigung, die ist ja so atemberaubend. Du bist ja wirklich trotzdem innerhalb von 2 Sekunden auf 280 km/h oder so. Das geht, drückst drauf und du bist auf der Endgeschwindigkeit. Und da musst du halt gucken, dass du in den Kurven ein bisschen runter vom Gas gehst, damit du wieder drauf drückst und dann brennt er wieder voll durch. Ja. Also, das war, fand ich den Soundtrack auch so geil. Der ist mir auch noch voll in Erinnerung. Der war also gar nicht nervig. Das war einfach so, es ging halt voll durch. Und dann zwischendurch immer das Reifenquietschen. Ah, schon schön. Ja. Ja, ich denke gerne dran zurück. Ja. F1 Race ist auch so ein Spiel, was heute auch gerne auf Retro-Treffen gespielt wird, weil man es eben mit vier Leuten spielen kann. Also, ich glaube, so viele Spiele für diesen Vier-Player-Adapter gab es auch, glaube ich, nicht. Ne? Es gab, glaube ich, ein Zelda, was man zu viert sogar spielen konnte. Nein? Nee, das wüsste ich nicht. Du meinst jetzt, das mit dem, das war die Advance-Version. Ah, okay, dann habe ich mich schon wieder zeittechnisch vertan. Ja. Ja, Advance auf dem GameCube konntest du dann mit vier Spielern irgendwie sowas war das. Ja. Okay. Ja, da wir ja hier nur Game Boy Classic behandeln. Ja, klar. Nee. Ja, ich vertue mich dann. Nee, war aber richtig. Also ich weiß nur, dass es relativ wenig Spiele gab, wirklich für diesen Vier-Player-Adapter, was halt damals dann auch wirklich dann so ein vernünftiges Argument von meinem Vater war, so, wir sollen diesen Adapter nur für ein Spiel kaufen. Ja, ja. So. Ja gut, kann man verstehen. Ja. Und dann brauchte hinterher dann doch noch irgendwie, dann kommt doch noch ein Spiel raus und dann brauchen wir wieder drei Module oder so, damit wir das gegeneinander zocken können. Das ist natürlich dann so eine Rotationskostenfalle. Ja. Irgendwo, ne? Dann lieber auf neuen PC gespart. Ja, umso schöner ist es natürlich, dass man heute das F1 Race und den vier Spieleradapter auf Flohmärkten eigentlich oft antrifft und auch zu sehr, sehr günstigen Preisen. Es gab ja auch das Pack, also habe ich hier OVP, also vier Spieleradapter mit F1 Race. Ja. Ich glaube, ich sollte mal wieder auf den Flohmarkt gehen. Das habe ich noch nicht auf meinen Events. Also so, ich wollte mal so ein Link-Kabel mir eigentlich mal besorgen, dass man wenigstens so zwei Gameboys so zusammenschalten kann. Ja. Aber dann, wenn, wäre es ja eigentlich ganz witzig, wenn ich dann direkt den Vier-Player-Adapter da hole. Ja. Den funktioniert cool. Auch zu zweit und sieht halt nochmal einen Tacken retromäßiger aus. Das ist geil. Ja, den kriegst du auch relativ günstig. Also 5 Euro rum meistens. Also der ist nicht sehr teuer. Ja, schön. Oder selten. Okay, schreibe ich mal auf meine Liste. Ja, auf alle Fälle, ja. Super. Super. Ja, ich würde sagen, da kommen wir jetzt so langsam schon zum Ende. Hast du deine Fragen durch? Genau. Wenn es heute, beziehungsweise hättest du gerne ein Spiel aus der heutigen Zeit auf dem Gameboy gespielt? Das heißt, irgendwas, was es heute gibt, was geil gewesen wäre, wenn man es damals auch auf dem Gameboy hätte spielen können. Ja, also ich bin ja gerade im Dark Souls-Fieber. Ich spiele gerade auf meiner PlayStation 3 Dark Souls 2. Mhm. Und ich hatte mir damals Demon's Souls aus Asien importiert nach einem tollen Bericht von Game One und die hat mich total angesteckt und seitdem suchte ich diese Spiele halt durch, weil es halt mal wieder so ein schöner, knackiger Schwierigkeitsgrad ist. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne Dark Souls auf dem Game Boy, dann wäre das eigentlich nämlich fast ja gelogen, weil damals in der damaligen Zeit, da waren die Spiele halt knackig. So, ne? Ja. Also wenn ich da so einen Schwierigkeitsgrad gebraucht hatte, dann hätte ich halt Metroid oder so angeschmissen. Ne? Deswegen, also jetzt spontan einfach, weil ich jetzt, weil das so meine absolute Lieblingsspielserie von der ja dahinscheidenden Next Gen quasi ist, es wird's mir jetzt spontan irgendwo Dark Souls einfallen. Ansonsten, ich glaube, für den Game Boy hat's das nämlich nicht gegeben. Hätte ich mir schon so eine Art Indiana Jones gewünscht. Indiana Jones gab es von Game Boy? Genau, ja. Ach, verdammt. Ja. Ja. Dann bleibe ich bei Dark Souls. Puh. Ja, okay. Nee, wunderbar. Ja, cool. Gut, da wir ja den 21.04. schon haben, wie wir das ja vorhin schon festgestellt haben. Kannst du vielleicht noch gerne unseren Zuhörern sagen, wann die nächste Donkey Gaming Weekend stattfindet und was uns da erwartet? Erstmal sage ich jetzt auch nochmal offiziell dem Gameboy herzlichen Glückwunsch. Ne? Mhm. Danke für die schöne Zeit mit mir, die du mit mir verbracht hast und dafür, dass ich dich vielleicht als Kind auch nicht vielleicht ganz immer so gewertschätzt habe und vielleicht auch mal irgendwie aus Frust ins Bett geschmissen habe oder sonst was. Ich habe dich immer noch gern und mach weiter so, überleb noch ordentlich und ja, das ist so erstmal mein Hauptgruß irgendwie nochmal so an den Gameboy. Ne, lieben Dank für die Zeit mit mir und mit dir und sonst wie. Und ansonsten, ja, quasi der Gameboy wird, ich lasse mich nicht lügen, ich meine, es ist der 3.5. Der zweite Fünfte bis zum 4.5. ist es. Okay, vielen Dank. Gerne. Am 2.5. Machen wir nämlich, hat der Gameboy nämlich wieder eine besondere Bedeutung bei uns, weil wir dann quasi ein reines Chiptune-Konzert quasi veranstalten. Ah. Das bedeutet, wir haben halt 3 bis 4 verschiedene Künstler. Denn zum Beispiel? Ja, bestätigt sind jetzt Melted Moon, so, die Gruppe. Dann haben wir Lobit Revolte. Conmail. Genau, ja, umbenannt. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja. Tom Voxom, ja. Und ja, NordDS wird wohl auch kommen. So, da habe ich aber noch nicht die absolute 100%ige Zusage. Aber er war guten Mutes und wollte nur noch mal seinen Terminplan noch mal eingehender prüfen. Und mit den Jungs werden wir bestimmt noch viel, viel Gameboy-Spaß haben. Ich werde da zum ersten Mal quasi keine großen Konsolen aufbauen, sondern tatsächlich den Künstlern das bieten, was sie eigentlich verdient haben, eine vernünftige Bühne. Ja. Und dann werden wir alle mal ordentlich die Heldenschmiede zum Schwitzen bringen und mal ordentlich abzappeln. So habe ich mir das vorgestellt. Cool, genau. Ja. Kannst du noch die Adresse nennen, wo das stattfindet? Hast du die gerade auswendig parat? Ja, das kriege ich hin. Da so häufig, ich da mittlerweile hinfahre. Blackout, nein. Also das Donkeys Gaming Weekend findet immer in Unna statt, 50423. Und die Heldenschmiede ist quasi neben dem Spatzenwal und das ist in der Hertinger Straße 30. Wir sind in der Innenstadt quasi, könnte man sagen. Parken ist bei uns immer ein bisschen, will ich ganz ehrlich sein. Wir haben zwar ein paar nette Parkhäuser dabei, aber so vor der Tür parken ist immer schwierig. Da haben wir zwar auch Parkplätze, aber dadurch, dass wir mitten in der Stadt sind, das ist ein bisschen blöd. Aber eigentlich sind genug Parkmöglichkeiten, so wenn man 5 bis 10 Minuten irgendwie Fußweg auf sich nehmen würde, kann man auch ganz gut bei uns parken. Und mit Bus und Bahn ist man eigentlich auch sehr gut angebunden. Das ist eigentlich schon ganz okay. Super. Ja, dann bedanken wir uns für deine Zeit, für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich. Schön. Gerne. Immer wieder schön, mit Leuten zu quatschen, die quasi ja dieselben Hobbys irgendwo teilen, dieselbe Leidenschaft. Macht weiter so. Finde ich schön. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Toll. Ja, und wer weitere Informationen zu der Donkey Gaming Weekend haben möchte, der findet alles weitere auf www.donkey-gaming.de. Ja, dann vielen Dank und feier noch den Gameboy. Ach, mach ich. Alles klar. Party! Ja, Party! Tschüss! Tschüss! Tschüss! Tschüss! Ja, kommen wir zu unserem nächsten Gast und das ist auch jemand, der nicht ganz unbekannt ist in der Retro-Szene. René Meyer, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Moin. Ach, wie schön, immer dieselbe Begrüßung bei uns, bei jedem Gast. Herrlich. Ja, René Meyer, dem einen oder anderen sagt der Name natürlich was, mogelpower.de. Haus der Videospiele. Stell dich unseren Zuhörern doch mal kurz vor, was machst du und woher könnte man dich kennen? Ja, ich komme aus Leipzig, hatte schon zu DDR-Zeiten als Schüler an DDR-Computern herumgewirtschaftet, habe Sprachen wie Basic und Assembler gelernt, habe kleine Spiele programmiert und so, was man heute als Tools bezeichnet, habe auch viel gespielt. Und nach der Wende wurde ich Journalist für Computer- und Spielethemen und stellte immer mehr fest, dass mir der ganze Hintergrund fehlt, also die ganze Geschichte von Firmen wie Nintendo, Atari, Sega und IBM und Apple, das war mir alles völlig unbekannt. Und hatte so in den frühen 90ern großen Nachholbedarf gesehen und habe das gemacht, indem ich zuerst Bücher gelesen habe, dann viele Zeitschriften, auch aus der 80er-Jahre-Zeit und eine immer größere Sammlung entstanden ist und bin dann auch Autor geworden, vor allen Dingen für Markt und Technik, also Buchautor, habe viele Fachbücher geschrieben und vor allen Dingen Computerspiele-Bücher, also sehr viele Lösungsbücher zu Reihen wie Tomb Raider und Monkey Island und andere und ein Buch mit Cheats, das war auf Anhieb ein Bestseller, Mogelpower. Und daraus ist eine ganze Serie geworden, am Ende dann so 30 Büchern. Also es fing an mit dem PC, ist jetzt 20 Jahre alt geworden. Also Mitte März 1994 erschien das erste Mogelpower-Buch. Damals, da bin ich heute noch stolz, mit einem Logo der Zeitschrift Powerplay drauf, als Banner. Ah, ja. Obwohl das Buch und ich nicht viel mit Powerplay zu tun hatten und die Zeitschrift, die gab es ja damals auch nicht mehr, 94. Aber auf dem ersten Mogelpower ist ein Powerplay-Logo. Und das Buch, das war auf Anhieb ein Erfolg. Cheats für PC-Spiele. Dann kamen jährlich neue Mogelpower-Bücher und später auch für Konsolen wie PlayStation und Xbox und auch Gameboy und Gameboy Advance und auch eine Mogelpower CD mit Komplettlösung und Trainern und sowas. Und als so 1998 herum die ersten Cheat-Sites entstanden, so Seiten wie Spieletipps und dlh.net, ja, hatte ich mir gedacht, die Leute, die werden künftig Cheats im Netz suchen und Lösungen. Und der Verlag hat nur genickt und da haben wir vor 15 Jahren praktisch das Buch ins Netz gestellt, parallel zu den Verkäufen. Und daraus entstand dann mogelpower.de und das beschäftigt mich heute noch fast hauptberuflich. Also ein Großteil meiner Arbeitszeit geht mit der Pflege der Website drauf, die sehr komplex und kompliziert geworden ist durch die Vielzahl an Systemen. Ich bin ein großer Retro-Liebhaber, das heißt, es gibt auch so Systeme wie neuerdings Atari ST oder Apple II, C64 und Amiga, das waren im Jahr 2000 somit die ersten Retro-Plattformen und natürlich auch aktuelle Systeme. Also wenn man jetzt überlegt, Electronic Arts bringt ein FIFA für teilweise 10 Plattformen raus. Ne? Ja. Xbox One, PS3, PS4, PSP, dann Nintendo 3DS und vielleicht noch für iOS. Also es ist richtig kompliziert geworden. Also die Anzahl der Systeme, die wächst. Und wenn man dann noch die klassischen mit dazu zählen will, dann ist es eben halt ein ganz schöner Aufwand. Ja. Also mogelpower.de beschäftigt mich. Und der zweite Glückstreffer, das war, dass wir in Leipzig eine Spielemesse hatten, die Games Convention. Und ich hatte als Leipziger Spielejournalist das Glück, an vielen Projekten rund um die Games Convention involviert zu sein. Ich habe zum Beispiel zwei Branchenfibeln geschrieben, die Games Convention Bücher und habe auch Events mit organisiert. Und daraus ist irgendwann mal, konnte ich zum einen durch eine relativ große Sammlung an Konsolen und Computern und den guten Kontakten zur Leipziger Messe eine große Retro-Ausstellung machen, 2007. Der Anstoß war, dass Anfang 2007 eine eBay-Auktion für weltweite Aufmerksamkeit sorgte. Da hatte nämlich einer 100 Spielkonsolen auf einmal angeboten in einer Auktion. Oh, okay. Und ich hatte die natürlich auch so verfolgt und dachte mir, Mensch, das wäre schon cool, so viele Konsolen auf einmal zu haben. Das würde auch viele Probleme lösen, dass man eben halt, dass man plötzlich eine richtig große Sammlung hat. Und dann war es so wenige Minuten kurz vor Auktionsende und ich sah nochmal diese tollen Bildergalerien, auch der ersten Spielkonsole der Odyssey und dachte mir, du bietest jetzt ein einziges Mal. Und wenn es klappt, dann klappt es. Dann wollte Gott, dass es klappen soll. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und es hatte geklappt. Oh, super. Und ich hatte mir dann für 3.000 Euro 100 Spielkonsolen ersteigert, die dann ein paar Tage später auf 2 Euro Paletten ankamen. Boah. Musste aber vorher noch zu meiner Frau und sagen, du, Du, ich habe was auch gekauft auf eBay. Oh Gott. Und als die Konsolen da war, da kam eben halt die Idee, dass man das vielleicht auf der Leipziger Messe ausstellen konnte. Mhm. Und die Messe, die sagte relativ schnell ja. Und mein zweiter Gedanke war, dass wenn es so eine Ausstellung auf so einer großen Messe gibt, dass man eigentlich alle Geräte zeigen müsste. Also nicht nur das, was ich habe, ja, sondern es müsste eigentlich alles zu sehen sein. Es soll also kein Besucher kommen und sagen, Mensch, wo ist denn mein ZX Spectrum? Mhm. Und da habe ich bis zur Games Convention 2007, also wie ein Irrer, noch einzelne Geräte gekauft, praktisch für diese Ausstellung, die dann sehr überraschend auch ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen wurde als weltgrößte Ausstellung überhaupt, was für mich sehr überraschend war, weil ich nämlich nächtelang gegoogelt habe, ob man schreiben dürfte, das sei die größte deutsche Konsolenausstellung, die es je gegeben hatte. Und dann hatte sich plötzlich die Guinness-Redaktion schon im Vorfeld gemeldet. Ich habe erst gedacht, das wär ein Scherz, weil es auch von einer Hotmail-Adresse kam. Ah, okay. Aber die hatten sich auch gleichzeitig an die Leipziger Messe gewandt. Und dieses große Feedback bei dieser ersten großen Ausstellung, das sorgte dafür, dass ich das so praktisch ich will nicht sagen professionalisiert, aber es ist eine richtig große Beschäftigung geworden. Also die Sammlung, die stieg dann durch das große Feedback und durch die Auszeichnung auf sehr viele Geräte. Mittlerweile sind es mehr als 1000, also Spielkonsolen, Heimcomputer, LCD-Spiele, Tabletops und eine riesengroße Spielesammlung von 7.500 Spielen und ganz viele Bücher. Und manchmal hat man Glück. Also mein langjähriger Verlag Markt und Technik zum Beispiel, der wurde ja leider Ende vergangenen Jahres abgewickelt. Ja. Und meine langjährige Lektorin hat mir ihr gesamtes Privatarchiv an Büchern zukommen lassen. Und es waren auch zwei große Umzugskartons mit Markt und Technik Büchern. Oder vor ein paar Monaten ein anderes Glück. Da ist ein japanischer Spiele-Publisher, der eine deutsche Niederlassung hat. Und die deutsche Niederlassung ist umgezogen. Und die haben mir auch zwei traumhafte Kisten mit Spielen, also das darf man gar keine zeigen, weil dann jeder von Neid zusammenbrechen würde. Oh. Also das waren so praktisch fast alle Spiele, die dieser Publisher in Deutschland je veröffentlicht hatte, praktisch noch im Originalzustand. Oh. Also in Nintendo 64 und PlayStation und so. Also da war ich schon sehr, sehr glücklich. Also manchmal hat man Glück. Und diese Sammlung, die hat mittlerweile den Namen Haus der Computerspiele, weil ich es nicht so schön fand, dass das immer von Retro-Sammlung von René Meyer geredet wurde. Ja. Und weil ich mittlerweile auch viel mit anderen Sammlern zusammenarbeite. Zum Beispiel hatte ich dann jemanden kennengelernt aus der Nähe von Leipzig, Thorsten Otzmer, der mit mir durch dick und dünn geht und jedes Mal mit auf die Gamescom fährt. Und zur gleichen Zeit, im gleichen Jahr, als die erste große Ausstellung auf der Games Convention war, hatten wir auch in Leipzig etwas organisiert. Das hieß Lange Nacht der Computerspiele und das sollte nur ein einziges Mal stattfinden. Mhm. Und durch meine Neigung war das eine sehr retro-lastige Veranstaltung. Also ich habe so ein halbes Dutzend von meinen Konsolen mitgebracht und wir konnten einen Computerpool an dieser Hochschule mit 25 Rechnern so für eine Nacht mit PC-Spielen befüllen und das hat vielen Leuten Spaß gemacht. Und nun findet diese Lange Nacht der Computerspiele im 8. Jahr in Folge statt und ist praktisch die größte Retro-Veranstaltung von ganz Deutschland geworden. Wir haben mittlerweile so 2.500 Quadratmeter und haben dort bestimmt 200 spielbare Systeme. Allein zwei Pools mit 50 PCs, die dort stehen. Und es kommen sehr viele Sammler. Und wir bauen bestimmt so 25, 30 Systeme auf. Und es gibt ein riesengroßes Rahmenprogramm, ein Vortragsraum, ein Brettspieleraum, Roboter kommen. Also die Hochschule, die hat eine berühmte Fußball-Robotermannschaft. Das sind so 50 Zentimeter große Roboter, die selbstständig gegen andere Roboter spielen. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Also jede Mannschaft hat die gleichen Roboter. Mhm. Also die Hardware ist gleich, aber die Programmierung unterscheidet sich. Und man muss die so programmieren, dass sie den Ball und die gegnerischen Roboter erkennen und sozusagen reagieren, ne, dass der Ball ins gegnerische Tor fällt. Und je nachdem, wie gut diese Programmierung ist, nicht nur die Reaktion auf andere Gegner, zum Beispiel auch was passiert, wenn so ein Roboter hinfällt. Wie steuert man also dann die Motorik so, dass er schnell wieder aufsteht? Und wie bewegt man sich so, dass der Ball eben halt immer in der eigenen Mannschaft bleibt? Das ist alles ganz spannend. Und dieses Jahr gibt es ein 7x11 Meter großes Fußballfeld, was nur für die eine Nacht mit grünem Teppich belegt wird. Und es kommen noch andere Roboter. Also mittlerweile ist es eine Riesenveranstaltung. Und da hat man auch Wochen, wenn nicht gar monatelang zu tun, das alles vorzubereiten. Und ich mache da sehr viel. Also ich kümmere mich um Aussteller. Wir stellen selbst aus mit dem Haus der Computerspiele. Ich kümmere mich um das Vortragsprogramm, halte teilweise selbst einen Vortrag oder moderiere, kümmere mich um die 50 PCs, verteile Plakate, mache die Pressearbeit, habe die Website programmiert. Also das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht, dieses Vielseitige daran. Das ist, das hat mich auch an den Beruf des Journalisten so immer gereizt, dass man nicht nur Spiele spielt und die rezensiert, sondern dass man zum Beispiel auch mal ein Notebook bekommt oder zu einer Pressereise eingeladen wird oder man Feature schreiben kann über japanische Rollenspiele oder über Japan. Und also ich finde auch die Spielebranche recht interessant. Also so der ganze Hintergrund, wie teuer ist die Entwicklung eines Spiels, wie finanziert man das, welche Leute gibt es da, also das finde ich interessant. Ja. Aber da das ja ein Gameboy-Podcast ist, vielleicht noch zum Gameboy, was, also ich war nie so der große Gameboy-Spieler, das lag auch daran, na, so kurz, also die Wende war da und ich habe mich auf den PC umgestiegen, das ist so ein der meiner großen Lebensfehler, möchte ich so. nicht Gameboy, sondern generell war das so, ich habe zu der Zeit eben halt gespielt und Spiele programmiert, aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass es ein Beruf sein kann. Ah, okay. Also das habe ich gar nicht so richtig realisiert, dass es eine richtige Industrie ist. Schon Anfang der 90er Jahre war. Habe dann ein Informatikstudium begonnen, was mir keine Freude gemacht hat, weil es wenig mit Programmieren und viel mit Mathematik zu tun hatte. Ja. Hab dann gleich einen PC gekauft, weil ich mir gesagt habe, das ist jetzt die Zukunft und habe so ein bisschen naserümpfend auf Geräte wie C64 und Amiga geschaut. Ich dachte, das wäre von gestern und auf der einen Seite hatte ich natürlich damit recht, aber auf der anderen Seite hatte ich eben halt noch viel verpasst und so Anfang der 90er hätte ich eben halt auch noch eine schöne C64 und Amiga-Zeit haben können. Ja. Und das bedauere ich so ein bisschen und das habe ich versucht dann später nachzuholen und versuche es immer noch nachzuholen, aber so ganz kann man es eben halt nicht nachholen. Ne? Ja. Man kann diese alten Zeiten von damals nicht zurückholen. Nee, das erfahren wir auch. Deswegen machen wir hier auch den Podcast, um die zumindest die 90er und den Gameboy alle paar Wochen mal wieder ins Gedächtnis der Zuhörer zu rufen. Noch kurz zum Gameboy. Also ich fing also an als normaler Computerjournalist, der in den ersten Jahren so 92, 93 wenig über Spiele geschrieben hat. Das Mogelpower-Buch, das war so mit der Durchbruch und vor allen Dingen das Erscheinen einer neuen Konsolengenerationen wie PlayStation und Saturn und ich erinnere mich daran, dass Nintendo 64 war angekündigt und ich war auf irgendeiner Messe, ich glaube das war die IFA oder die Spielwarenmesse damals und hatte so einen Termin bei Nintendo und wir unterhielten uns über den kommenden Nintendo 64 und redeten knapp auch über den Gameboy und da habe ich gesagt, Gameboy kann ich im Prinzip überhaupt gar nicht und da hat mir Nintendo einen nagelneuen Gameboy in die Hand gedrückt, hier, nehmen Sie mit. Und den habe ich im Prinzip immer noch, habe aber nie groß gespielt. Das änderte sich erst dann mit dem Game Boy Color, weil das doch dann viel, viel schöner war. Und es gibt auch so ein Gerät, mit dem ich doch ganz gern gespielt habe, der Game Boy Micro. Ja. Also den habe ich geliebt und auf Zugfahrten habe ich den gern mitgehabt und habe so Spiele wie Tomb Raider gespielt oder Astro Boy, ne? Ja. Astro Boy? Mhm, ja, genau. Astro Boy. So was eben halt so kurzweilige Jump'n'Run oder andere Spiele oder sowas wie Zelda. Also das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann, als die ersten Mogelpower-Bücher für PC und PlayStation recht erfolgreich waren, also glücklicherweise war das PlayStation Game Boy sehr erfolgreich, das war das erfolgreichste Mogelpower überhaupt, 98, war dann der Verlag offener für weitere Konsolen Mogelpower-Bücher und da lag natürlich Game Boy auf der Hand. Das war 2001, das war das Jahr, als der GBA erschien, Game Boy Advance. Ja. War also der Verlag bereit für einen Mogelpower für Game Boy. Und wir hatten da viel mit dem deutschen Exploder-Vertrieb kooperiert. Exploder Blaze. Ja. Und Fire International war die Firma. Ich hatte auch 99 mit jemandem zusammen das offizielle Exploder-Buch geschrieben. Und wir hatten durch die Kooperation das Glück, dass wir die ganzen Exploder und später auch die Gamebuster-Datenbanken verwenden konnten für Mogelpower und wir durften sie auch abdrucken. Ah, ja. Also das war immer ein großer Vorzug. Und mittlerweile gibt es all diese Firmen gar nicht mehr. Also wir hatten mit einer Website kooperiert, die hieß Gamebusters Paradise und die gibt es nicht mehr. Und den deutschen Exploder-Vertrieb gibt es auch nicht mehr, aber wir haben eben halt die ganzen Datenbanken mit den ganzen Exploder und Gamebuster Codes noch auf mogelpower.de. Ach, das ist ja klasse. Wie, wenn ihr diese Listen hattet, habt ihr denn dann auch bei einigen Codes selber Hand angelegt? Also habt ihr ja teilweise auch Spiele gespielt oder war das dann schon teilweise, weiß ich nicht, online vielleicht verfügbar auf diversen kleineren Seiten? Also die Leute, die diese Datenbanken erstellt haben, die haben das selbst gemacht. Also ich hatte den Eindruck, dass die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, als diese Codes zu erstellen, weil bei einigen Spielen, nehmen wir zum Beispiel Final Fantasy VII, wenn man all diese Exploder-Codes abdruckt, dann könnten die ein ganzes Buch füllen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die das gemacht haben. Also das waren richtige Zauberkünstler. Und? Also das Problem bei mogelpower.de ist, dass man Generalist sein muss, weil man so viele Dinge bei so einer Website machen muss. Man muss ein kleines bisschen programmieren, ja. Man muss sich um die Inhalte kümmern, um die Vermarktung, um die Texte, um die Forumsmoderation. Und es gibt eben halt Leute, die machen nur Trainer und die sind da richtig gut oder nur Exploder-Codes. Und man braucht da auch richtig viel Erfahrung, die ich letztendlich nie so gehabt hatte. Also die haben da das Grenze fast an Zauberei, so Codes, dass zum Beispiel Lara Croft Wände hochlaufen kann. Ja. Also das hat sehr viel mit Erfahrung und so zu tun. Und diese Erfahrung hatte ich nie so gehabt. Kleinigkeiten hatte ich gemogelt, als ich eine der schlimmsten Erfahrungen meines Spielerlebens war, das Lösungsbuch für Tomb Raider 3 schreiben zu müssen. Weil wir das auf der PlayStation 3 machen mussten und dieses Spiel, das war bockschwer, fand ich, und riesenlang. Für das Speichern musste man ständig mit diesen Speicherkarten jonglieren, weil man ja, wenn man so ein Lösungsbuch schreibt, viele Spielstände braucht und auf so eine Speicherkarte passten eben halt nur ein paar. Und da haben wir eben halt so Unverwundbarkeits- und andere Cheats selbst herausgefunden. Also sowas ist relativ einfach, die Anzahl der Leben zu bewahren. Ja. Das kann ja auch ganz gut bei so Spielen wie Mohun die Zeit stoppen, aber so kompliziertere Sachen, was die eben halt konnten, so Gegenstände herbeizaubern oder so, das dauert dann teilweise auch Tage, Nächte. Was ich relativ gut kann, das ist so Cheats herausfinden, PC-Spielen, so irgendwelche Konsolenkommandos auflisten oder so gucken oder einen Cheat finden und mit einem RAM-Editor gucken, ob da noch andere sind. Sowas kann ich gut. Ah ja, sehr interessant. Was ich mich ja immer frage, wie findet man zum Beispiel raus so einen, weiß ich nicht, so einen 10-stelligen Code, so rauf, runter, rechts, links, A, B, B, A, Start. Wie findet man sowas raus? Per Zufall oder wie geht ich sowas? Ich habe mich nicht groß. Zum einen, wenn man richtig gut ist, simulieren kann, was ich nicht so kann, vor allem weil diese Konsolen Spiele, die sind ja auf Prozessoren, die man sonst nicht kennt, ne? Also andere Prozessoren, andere Assembler-Sprache. Aber ich habe mal gehört, dass es so Möglichkeiten gibt, dass man Tastendrücke simuliert. Ich glaube, bei GTA war das so, dass die also ganz viele, also immer wieder so maschinell, so ein Brute-Force-Verfahren, ja. So ganz viele Kombinationen. Zum Beispiel war das so, bei den GTA 5-Cheats kamen nur so alle paar Tage kam so ein neuer Cheat heraus. Und wahrscheinlich war das so, dass die das eben einfach so getestet haben. Weil man richtig gute Sampler kann, da kann man natürlich die Tasten, also schauen, wo Tasten abgefragt werden. Okay, spannend. Also was eben halt relativ einfach ist, so Cheat als Spielernamen einzugeben. Das ist relativ einfach. Ich beschäftige mich seit anderthalb Jahren fast sehr mit der Inventur von mogelpower, mache alles hübsch, trage Covers ein und teste auch viele der alten DOS-Spiele, was man damals noch nicht so kannte. Das erste mogelpower war so 93, 94. Ja. Da hatte man noch nicht so den Zugriff wie heute auf diese uralten DOS-Spiele aus den 80er, Anfang der 90er Jahre. Die kann man heute so leicht emulieren, ja. Und mit DOS-Box starten und da teste ich eben halt sehr viel und bin glücklich, wenn eben halt so Level-Codes nach 20 Jahren noch funktionieren. Und manchmal ist es auch so, dass wir 20 Jahre lang falsche Cheats hatten, aber eben halt hunderte von anderen Websites auch. Ne? Ja, okay. Weil ja in der Regelfall so eine Cheats nicht getestet werden. Das war so immer ein bisschen der Vorzug von mogelpower als Redaktionsbüro. Hatten wir viele Spiele und konnten viel testen. Und jetzt bin ich auf der einen Seite traurig, wenn nach 20 Jahren ich merken muss, dass irgendein Cheat nicht funktioniert hat. Okay. Weil er bei allen Websites nur also in der PC-Rubrik aufgeführt ist, aber der Cheat funktioniert nur Amiga. Oder letztens hatte ich so ein komisches Spiel, das ist auch auf unglaublich vielen Cheat-Seiten sind die Cheats aufgeführt und das Spiel, das gibt es überhaupt gar nicht von PC, sondern das ist ein Archon Archimedes-Spiel. Ach, ich denke, das C64-Spiel, was du da Neues gefragt hast. Ja, also Dallas, ja, zum Beispiel, oder ja, im Forum 64 habe ich zum Beispiel nach einem Spiel gefragt, Dallas Quest, da haben wir Pokes und niemand weiß von diesem Spiel. Also scheinbar gibt es so manchmal Leute, die erfinden Spiele und tragen die ein, wobei ich sagen muss, dass wir auf Google Power auch ein, zwei erfundene Spiele haben. Eins zum Beispiel, das Spiel ist erfunden und wenn man die Levelcodes so als Satz addiert, kommen da raus aus Mogelpower abgeschrieben. Klasse. Und dieses toll. Spiel, das haben eben halt auch einige Websites übernommen. Das, okay. Das ist, ja. Aber ja. Manchmal weiß man es nicht. Also wir haben zum Beispiel auch manchmal so Cheats für Spiele, die vielleicht DOS-Freeware-Spiele gewesen sein könnten, die vielleicht doch existieren, aber die eben halt niemand so bewahrt hat, die vielleicht auf irgendwelchen Shareware-CDs aus den 90er Jahren stammen. Ja, also manchmal, da werfe ich auch die Flinte ins Korn und sage, keine Ahnung, ob das Spiel existiert. Ja, nee, das habe ich auch öfters, oder wir recherchieren ja auch oft für die Gameboy Spiele hier für unseren Podcast und da merken wir auch, teilweise sind Levelcodes nicht die richtigen oder zum Beispiel aus dem falschen Land. Das hatten wir jetzt bei unserem letzten Podcast zum Beispiel, da hatten wir das Gameboy-Spiel Navy Blue, haben dann natürlich auch auf diversen Cheat-Seiten mal geguckt, okay, wie viel Level gibt's oder wie kann ich das Level direkt ansteuern, ne? Weil das ein recht langes Spiel ist, also Schiffe versenken. Und da haben wir dann auch gemerkt, teilweise stehen dann eben die falschen Codes, da stehen für die europäische Version, stehen dann die Codes für die japanische Version und sowas. Sowas lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, ne? Auch nicht mit so einem System wie mogelpower.de. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ist mir so ein Spiel begegnet, Amar Story heißt das. Mhm. Amar Story angeblich für den Game Boy. Und da gibt es auch auf hunderten von Websites Levelcodes und man findet überhaupt nichts. Und ich habe auch eine Diskussion gefunden, wo eben halt sich einer gefragt hat, ob das Spiel überhaupt existiert und keiner konnte was dazu sagen. Und das habe ich jetzt so dazu geschrieben, also dass ich den Eindruck habe, dass das Spiel gar nicht existiert. Was bei japanischen Spielen manchmal schwierig ist, die sind ja teilweise nur in Japan erschienen, ja, und haben dann teilweise gar keinen englischen Namen oder der wird eben halt auf verschiedene Weise interpretiert mit unseren Buchstaben. Ja. Und das ist dann eben halt auch knifflig. Also manchmal kursieren dann Namen für ein Spiel, den das Spiel überhaupt gar nicht hatte, weil es eben halt nur einen japanischen Namen hat. Oder man weiß nicht, wie man es eben halt nennen soll, weil ja japanische Schriftzeichen unterschiedlich interpretiert werden. Und das ist dann manchmal auch sehr knifflig. Ja. Ja. Du hast ja so eine riesige Videospielsammlung. Wie viele Gameboys hast du in deiner Sammlung? Weißt du das zufällig? Na, Gameboys habe ich zum großen Ganzen alle, außer dem Gameboy Light. Mhm. Das sind dann Gameboy, Gameboy Color, GBA, also bestimmt so 10 verschiedene, bis zu den letzten 3D und 3D XL. Ah, okay, ja gut, das ist ungefähr 10. So. Was ich sagen muss, also ich bin eher so ein Generalist und ich bin nicht so einer, der zum Beispiel sagen muss, ich brauche jetzt alle Gameboy-Farben, sowas. Nee. Also mir genügt das, wenn ich so ein, zwei Exemplare von einer Konsole habe, vielleicht eine für gut, für Vitrinen und andere für Messen. Ja. Aber ich bin nicht so einer, der sagen muss, ich muss jetzt alle Spiele für ein System haben. Also das fehlt mir so ein bisschen der Sinn. Gibt es denn eine bestimmte Konsole, die du verstärkt sammelst? Oder für die du eher Spiele sammelst als für andere? Auf jeden Fall hat sich das so ergeben, dass ich sehr viele PC-Spiele habe, weil ich halt damit aufgewachsen bin und Deutschland immer ein großer PC-Markt war und ich als Spielejournalist viel mit PC zu tun hatte. Das heißt ja immer so, Deutschland ist ein starkes PC-Land und währenddessen Japan eher ein starkes Konsolenland ist. Also ich habe ziemlich viele PC-Spiele, bestimmt 2000. Und ich finde das auch viel reizvoller, weil die alten Euroboxen viel schöner sind. Da passt eben viel rein. Da waren früher dicke Handbücher und so kleine Gimmicks, irgendwelche Kopierschutzscheiben oder Karten oder in einem Stiefelstücke, wie bei Larry. Oder in einem der Alone in the Dark Spiele, da ist so ein winziges kleines Buch drin, so ein Kopierschutzbuch, was aber nur so 4 Zentimeter groß ist, weil, damit man nicht kopieren kann. sowas finde ich reizvoll. Oder manchmal Karten, ne? So bei Ultima-Spielen, dass man da eine schöne Karte drin hat oder so. Collectors Editions, leider sind Collectors Editions mittlerweile sehr teuer geworden, dass man bei weitem nicht alle kaufen kann. Ne? Teilweise kosten die ja mehrere hundert Euro. Aber meine beiden Lieblingskonsolen könnte ich nennen. Das eine ist das Super Nintendo. Ah, okay. Weil Super Nintendo hat bei mir so ein bisschen den Durchbruch gebracht. So kurz vor dem Erscheinen des Nintendo 64 habe ich mir so einen Super Nintendo angeschafft. Und ja, bei so Spielen wie Zelda ist dann so praktisch die Liebe richtig erwacht. Und noch heute ziehe ich so eine liebevollen 16-Bit-Grafiken den 3D-Grafiken der PlayStation 1 vor. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass die weniger gut gealtert sind, ne? Die frühen 3D-Spiele. Ja. Also das sieht teilweise fürchterlich aus. So ein Gran Turismo auf der PlayStation 1 sieht meines Erachtens schlechter aus als ein Zelda oder ein Super Mario für das Super Nintendo, obwohl es Jahre älter ist. Ja, das liegt einfach am Stil, ne? Das liegt am Grafikstil. Und die zweite Konsole ist das Vectrex. Ah, Vectrex. Also das Vectrex mit seinen Hochkantmonitoren, mit diesen ganzen Folien, und das ist halt eine ganz eigentümlich aussehende Konsole, die Geräusche macht und die irgendwie kultisch wirkt. Ja, hat vor allem den Vorteil, man braucht nie einen Fernseher. Das ist das immer schön. Ich habe auch so eine coole Tasche, wo alles reinpasst, also die Konsole und Folienfächer und ein Fach für den zweiten Controller und für die Module, und da kann man das so einfach greifen und mit auf eine Retro-Party nehmen und wird dann, ist dann umschwärmt. Ach, klasse. Cool, ja. Das ist schön. Klasse. Du sagtest, seit 2007 bist du im Guinness-Buch der Rekorde. Wie viele Konsolen geschätzt sind denn seitdem, also wir haben jetzt 2014, hinzugekommen noch? Ja, also der Rekord bezog sich ja auf knapp 300 Geräte. Mhm. Und die erste Ausstellung, dieser Rekord, die sorgten dafür, dass ich so richtig aktiv viel mehr Geräte gekauft hatte. Und das sind jetzt schon über 1000 Geräte. Boah. Wobei ich als Geräte alles zähle, also auch ein Heimcomputer wie ZX Spectrum oder Archimedes, oder ich habe auch eine besondere Vorliebe, da habe ich bestimmt auch über 100 Stück Tabletop-Geräte. Mhm. Also diese Miniaturautomaten, die es in den 80er Jahren gab und heute gar nicht mehr, die so 20, 30 Zentimeter groß sind, batteriebetrieben mit einem eingebauten Spiel, und die teilweise eine sehr reizvolle optische Form hatten mit meistens ganz grässlichen Spielen. Also Spaß haben die wenigstens gemacht, aber... Mein erstes Videospiel überhaupt war ja Miss Pac-Man auf so einem Automaten. Nur so einen Automat hatte ich. 1983. Und ich finde auch viele LCD-Spiele von ihrem Aussehen her reizvoll. Und ich habe auch so einige Schachcomputer, oder es gab so Scrabble-Spielgeräte oder einen Taschenrechner mit einem eingebauten Blackjack-Spiel. Da halte ich gern die Augen auf, weil es auch weniger Leute gibt, die sowas sammeln. Leider sind ja die Retro-Preise in den vergangenen Jahren explodiert. Ja. Zum Beispiel habe ich jetzt erst gestern einen kleinen Schachcomputer für 1 Euro. Oh. Ersteigert auf eBay, weil eben halt hat keiner mitgeboten. Ja, da muss man Glück haben bei sowas. Da muss man echt Glück haben. Da fällt mir ein, die nächste Ausstellung, die nächste lange Spielenacht steht ja an im Mai. Ja, am 10. Mai, Samstag am 10. Mai ist nächste lange Nacht der Computerspiele zum 8. Mal. Alle Hörer müssen kommen. es lohnt sich echt. Die Veranstaltung unterscheidet sich in einigen Punkten von anderen Retro-Veranstaltungen. Zum einen die ungewöhnliche Uhrzeit. Sie fängt erst 16 Uhr an und geht bis 3 Uhr nachts an einem Tag. Aber das hat vielleicht einen Vorteil, wenn man eine weitere Anreise hat, dass man nicht 2 Uhr nachts aufstehen muss. Stimmt, ist gut. Morgens aufstehen und dann losfahren. Das Zweite, das hatte ich schon gesagt, ist die hier ungeheure Vielfalt. Also es sind natürlich unglaublich viele Retro-Geräte aufgestellt, aber es gibt eben auch diese Roboter, es gibt Brettspiele, es gibt Automaten. Wir haben 3D-Drucker da. Es gibt auch einige aktuelle Sachen. Es wird einen E-Sport-Raum geben, wo so League of Legends und StarCraft 2 gespielt wird. Ja, und das hatten wir voriges Jahr mit Erfolg eingeführt. Es gibt so einen Entwicklertreff für Indie-Entwickler von heute, also Leute, die für PC-Spiele heute Spiele entwickeln oder für iOS. Mhm. Die präsentieren sich da auch mit ihren neuen Spielen. Also es ist eine riesen Retro-Ausstellung, aber es gibt eben halt noch viele andere Aspekte. Oder zum Beispiel die Hochschule, die öffnet einige Werkstätten, wo man Löten üben kann oder an so einem Oszilloskopen mal ausprobieren kann. Oder die Modellbauwerkstatt der Hochschule, die öffnet und dann soll man so ein bisschen lasern können. Oh, schön. Also es ist eine breite Vielfalt. Der Eintritt ist frei und gleichzeitig ist Museumsnacht in Leipzig. Das heißt, alle Museen können für einen Preis besichtigt werden und bieten ein besonderes Programm. Und die Hochschule hat Hochschulinformationstag am Vormittag und öffnet auch ihre ganzen Gemächer und gibt Schnuppervorlesungen, Experimente und so. Es wird also ein richtig bunter Tag. Super. Ja, also, liebe Zuhörer, 10. Mai ist schon mal gebucht im Kalender, würde ich sagen. Auf nach Leipzig. Findet in Leipzig statt, ne? Ja, in Leipzig. Genau. Ja, dann, ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten auf der Uhr. Oh je, okay. Ja. Entschuldigung. Nee, ach, kein Problem. Nee, kein Problem. Wir freuen uns ja, wenn die Gäste sprechen und wir mal etwas weniger reden müssen. Das ist immer schön, das entlastet die Stimme. Ja, dann bedanken wir uns erstmal für deine Zeit heute. Ich danke für die Einladung. Mhm. Sehr gerne, wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und ja, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder in diesem Podcast und wünschen dir noch ein schönes Wochenende und feier noch ein bisschen den Gameboy. Okay, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, apropos Retro-Treffen. Brampi und ich waren auf dem Classic Video Games Live-User-Treffen. Und da haben wir ein nettes Wochenende verbracht. Gleich werden wir auch noch Sabrina und Marco von Classic Video Games Live zu Gast haben. Ja, Brampi, wie war das Wochenende denn für dich? Für mich war das ziemlich anstrengend wegen der Autofahrt. War das wieder für dich ein Marathon, wo du viele Kilometer geschrubbt hast? Ja, was heißt Marathon? Ich musste ja René einsammeln. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Düsseldorf ist von mir 200, 250 Kilometer. Ja. Erstmal einsammeln. Ja, da ist ja schon das erste Unglück passiert. Wie so Unglück? Ja, Unglück in dem Sinne, mein Handy ist ausgegangen und ging nicht mehr an. Akku war leer. Okay. So, also konnte ich René nicht anrufen, dass er da zu dem Treffpunkt kommt. Ja, er hat nämlich ausgemacht, dass er anruft, wenn er hier ist, weil er nicht genau wusste, wann er denn hier ankommt. So. Klar, wegen Verkehr, ne? Und ja. Kann man ja nie genau abschätzen. Und dann wollte er eben anrufen. So, jetzt ging sein Handy nicht. Er hatte es ging gar nicht an. Er hatte meine Nummer nicht. Mhm. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie der Frampi das Problem gelöst hat. Und er hatte und zu guter Letzt, er hatte auch mal meine Adresse nicht wirklich. Okay. So. Und jetzt darf Frampi weiter erzählen. Ja, ich hatte die Telefonnummer war ja am Handy. Adresse hatte ich mir ja nur diesen Platz aufgeschrieben, wo wir uns treffen. Mhm, genau. So, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht steht er da und wartet er. Also fährst du erstmal zu dem Platz hin. Mhm. Bin ich zu dem Platz hingefahren, hab geparkt, hab mich umgeschaut. Kein René. Ja, da habe ich überlegt, was machst du? Bin ich mit dem Handy in Tabakladen rein. Toto-Lotto-Laden. Mhm. Hab gefragt, ob sie eventuell ein Universal-Netzteil oder irgendwie so hat, weil damit ich es eben nur gestartet kriege. Okay. Ja. Der hatte das leider nicht und dann habe ich so den Verkäufer gefragt, ob er denn hier aus der Gegend ist und so und ob er halt René irgendwie kennt. Ja, haben ein bisschen geredet, ja, und dann ist er auf René gekommen. Hat mir dann so ungefähr erzählt, wo er wohnt. Dann bin ich dahin. Ja, und da hat er mich dann aber Gott sei Dank anklingeln können und dann konnten wir sofort losfahren. Ja. Da hat er dann Glück gehabt, hat er mich dann erwischt. Aber das war natürlich schon so die erste tolle, das erste super Erlebnis an dem Tag. Boah. Ja, auf jeden Fall, dann ging es endlich los mit der Fahrt. Dann hatten wir noch so, ich glaube, 60 Kilometer, glaube ich. Nee, 80. Oder 70. Na, 80 Kilometer noch bis zu dem Treffen. Mhm. Wo hat denn das Treffen nochmal genau stattgefunden? Wo war es? In Niederrhein? Rheinbach. Genau, Rheinbach-Oberdrees. Das ist noch hinter Bonn noch. Hinter also Bonn. Das auch noch. Also da hat Vrampi gut und gerne dann schon seine über 300 Kilometer schon wieder nur auf der Hinfahrt abgerissen. Also das war schon heftig. Ja. Und, nee, aber dann kam wieder an, war eine sehr große Halle, war so eine Art Multifunktionshalle, Sporthalle. Und ja, da haben wir so ein kleines Tischchen aufgebaut. Vrampi hatte sein Ultra 16. Ultra 16 dabei, genau. Der Name hier gerade nicht ein. Ja. Ich hatte. Und ein C64 hatte ich auch noch dabei. Der C64 war auch noch am Beamer angeschlossen. Also ich wäre ja auch gern mitgekommen, aber da war ich einfach verhindert an dem Wochenende. Fand ich ein bisschen schade. Deswegen würde mich vor allem auch noch interessieren, wie viel Teilnehmer waren denn da vor Ort gewesen etwa, so geschätzt? Oh, also 30? Schwierig ist. Ja, es war ein Teil. Zwischendurch waren auch mal welche da, die dann so eine Art Besucher, ne? Ach so, die das dann mitgekriegt hatten und also man hat gesehen, da waren halt auch Leute, die jetzt, sag ich mal, wirklich da vorbeikamen und das vielleicht mitgekriegt hatten. Dann waren die mit ihren Kindern da, waren dann aber, weiß ich nicht, eine Stunde später wieder weg, haben so ein bisschen gespielt an verschiedenen Konsolen und ansonsten also 30 dürften das so über den ganzen Abend hinweg schon gewesen sein. Okay. Also war schon ordentlich. Also die Halle war auf jeden Fall so groß, dass die nicht überfüllt war. Das war gut, das war aber in dem Sinne auch gut. Da hat man wenigstens noch Ecken gehabt, wo man laufen konnte. Also daran mangelte es nicht, aber ja. Nee, Frampi und René, was mich noch interessieren würde, nach eurer Einschätzung, waren da mehr Homecomputersysteme vertreten oder mehr klassische Videospielsysteme? Also ich fand, es waren mehr Konsolen da, weil es war doch nur ein A500 da, mein C64, ein Atari ST und das war's an Homecomputern. Mhm. Und der Rest, was waren das dann für Videospielkonsolen gewesen? Super Nintendo, Mega Drive? Super Nintendo, Master System mit 3D-Brille. Also mit der Shutterbrille. Oh. Mit einem sehr coolen Fernseher. Ja, den kann man schlecht beschreiben. Sieht aus wie ein Motorradhelm. Ja. Ja. Oh, dann Virtual Boy war da. Dann, was hatten wir noch? Ein Intellivision. Jaguar, ne? Ja, genau. Jaguar. Ja, dein Ultra 16, also ein Super Nintendo. Dann was war das, eine Dreamcast da mit den Lenkrädern oder was war das? Nee, das war tatsächlich Neuzeit, Xbox war das, meine ich, war das, Xbox oder Xbox 360, also da war von bis vertreten, also wie gesagt, wir hatten noch, an unserem Tisch war dann eben noch ein Laptop aufgebaut mit der Gameboy-Kamera und dem tollen Madcats-Kabel, was der ein oder andere Zuhörer vielleicht kennt und sich damit schon abgefrickelt hat und auf einem Windows 95 versucht hat zu installieren und das zum Laufen zu kriegen, sodass man die Bilder auf einen Computer übertragen kann von der Gameboy-Kamera. Und das hatten wir eben so ein bisschen aufgebaut und gezeigt, dass das dann tatsächlich auch funktionieren kann mit diesem Kabel. Die meisten blieben aber stehen, wo wir die Kamera im Super Nintendo über den Fernseher laufen lassen haben. Genau, da hatten wir einen super Gameboy 2 in Vrampis Ultra 16 gesteckt, hatten eine Kamera dran gemacht und dann haben wir im Grunde die Veranstaltung über den Fernseher auf der Gameboy-Kamera laufen lassen, sodass jeder, der vorbeiging, konnte sich da drin sehen, in Gameboy-Kamera-Stil halt. Und da gab es tatsächlich dann auch sehr viele, die Kamera jetzt nicht so kannten, die dann, ich sag jetzt das böse Wort, Selfie mit der Gameboy-Kamera gemacht haben, wie sie sich in der Gameboy-Kamera wie sie sich in der Gameboy-Kamera sehen. Also das ist doch schön. Das ist natürlich schon, da habe ich dann auch gedacht, okay, hier trifft wirklich Retro die Neuzeit. Ne? Das ist doch toll. Das war ganz, ganz entspannt. Ja. Okay, dann wollen wir jetzt aber die beiden Veranstalter auch mal dazu holen. Marco und Sabrina von Classic Video Games Live. Hallo. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. Wir freuen uns, dabei zu sein. Jetzt mal auf anderer Seite sozusagen. Ja, genau. Vor 2 Wochen waren wir noch bei euch im Interview und jetzt seid ihr hier zu unserem großen Geburtstagscast. Ja. Für die Einladung. Eben, genau, danke. Sehr gerne. Warum haben wir euch eingeladen? Zum einen, weil wir eine Verbindung haben, und zwar kommen bei euch die regulären Folgen unseres Podcasts heraus auf Classic Video Games Radio in der Regel. Letztes Mal war es bei Classic Video Games Live ein Stück. Und daher kennen wir uns im Grunde. Und wir kennen uns auch seit letzter Woche persönlich. Da waren wir nämlich auf dem User-Treffen von Classic Video Games Live. Wie war das Wochenende für euch? Wie war die Veranstaltung? Das war geil. Oh. Würde ich sagen. War definitiv eine geile Sache, vor allem ja, halt durch die Leute, ne? Ihr zwei, ihr hattet einen geilen Stand, also einen geilen Tisch und du hast deine Gameboy-Kamera mitgebracht und dein Verbindungskabel zum PC und das war eine coole Sache, da Fotos und Videos denn quasi dann zu zeigen auf dem Bildschirm von der Gameboy-Kamera. Der Vrampi mit seiner umgebauten Super Nintendo-Konsole. Nee, die ist ja nicht, die ist so im Prinzip offiziell. Ach so, ja, okay. Die ist jetzt, er ist eine Firma. Ja, okay. Ja, aber kam ja so nicht von Nintendo, das ist ja. Genau. Ja. Für die Zuhörer vielleicht, wir sprechen hier von einem Ultra 16, das Vrampi im Besitz hat. Und das hatte er eben mit auf der Veranstaltung. Wo fand denn die Veranstaltung statt und wie lange ging die? Beziehungsweise wie sah der Tag aus? Ja, wir hatten eine Halle gemietet, eine kleine Sporthalle in dem Ort Oberdrees. Das liegt bei Rheinbach und Rheinbach liegt quasi in der Nähe von Bonn. Mhm. Und wir sind angefangen um 10 Uhr morgens bis nachts, bis dass uns die Augen zugefallen sind. Wart ihr auch da und habt euch euer Nachtlager dort aufgeschlagen und haben wir gemeinsam Schäfchen gezählt. Ja. Ja, ich muss mir für das nächste Mal habe ich mir eine Notiz geschrieben, ich sollte mir eine Luftmatratze mitbringen. Wir haben auch jetzt das erste Mal auch eine Luftmatratze dabei, also so ein Luftbett dabei gehabt. Das war super. Ja. Ja. Und, ja, wann sind wir ins Bett? Ich weiß gar nicht mehr, 1 Uhr, halb zwei? Halb zwei. Ich habe nicht auf Uhr geguckt. Ja, war auf jeden Fall recht spät und recht früh wieder auf. Es hieß 9 Uhr, um 8 Uhr waren alle wach, insofern. Ja, naja. Richtig geschlafen habe ich eh nicht. Man war so aufgewühlt und aufgedreht und dann die ganzen Geräusche rund um der Halle herum, da waren dauernd Vögel am Zwitschern und so. Also, das war furchtbar. Ja. Nee, aber ansonsten denke ich mal, kann man da auch gut pennen. Also wenn mal irgendwann auch Leute zu unserem Treffen kommen wollen, Schlafmöglichkeit haben wir auf jeden Fall. Ja, das User-Treffen findet jährlich statt, ne? Eigentlich wollen wir es zweimal im Jahr machen, eigentlich halbjährlich. Ob wir das dieses Jahr aber allerdings nochmal schaffen, weiß ich nicht. Mhm. Muss ich noch gucken, aber ich werde das früh genug auf jeden Fall bekannt geben. Super, ja, dann werden wir das bestimmt auch in unserem Podcast erwähnen, wenn wir nicht schon wieder zu spät sind. Denn wir haben ja jetzt, um es zum sechsten Mal, glaube ich, heute zu wiederholen, den 21.04. 2014 und zumindest wenn der Podcast da rauskommt, haben wir den 21.04. Wann kann man denn eure Sendung immer hören? Classic Video Games Live. Also Classic Video Games Live ist ja eine Videosendung, eine Live-Videosendung und das machen wir mindestens einmal im Monat, immer am ersten Sonntag im Monat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eigentlich immer so ein fester Termin, den ich versucht habe, von Anfang an den Leuten einzubläuen, um auch selber für mich auch immer zu sagen, so, dann machst du das, ne, ersten Sonntag im Monat. Und das klappt auch eigentlich ganz gut, da haben wir auch die meisten Zuschauer. Mhm. Und da kommt dann eventuell noch eine zweite Videosendung, das nennt sich dann meistens die Interplay, das Zwischenspiel, also die Sendung zwischen den Hauptsendungen. Mhm. Da machen wir dann immer irgendwas Lockeres, dann irgendwas spielen, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas, was mir gerade so einfällt. Habt ihr schon mal auf dem Gameboy gespielt in einer eurer Sendungen? Ja. Es gab mal eine Interplay, glaube ich, da haben wir Tetris gespielt. Ja, ja. Ah, da war ich doch mit dabei. Richtig, da warst du ja, mit dabei. Richtig, ja. Da Frampi war mit dabei, genau. Ah, sehr schön. Hat alle abgezockt. Ja. Ja, ich habe ja nicht gespielt. Ich habe ja nur geredet. Das stimmt, richtig, du hast nicht mitgemacht. Du hast nur sehr viel erzählt. Genau. Genau, richtig. Ja, ja. Er wollte nicht mitmachen, stimmt, weil er da sonst wahrscheinlich keiner mehr mit ihm spielen will. Ja. Ja, das kann gut sein. Ja, so ist das. Meine Frage an Sabrina. Wie bist du denn zu der Sendung gekommen eigentlich? Also eigentlich bin ich erst durch Marco richtig in die Sache also in die Szene, nenne ich das jetzt mal, hineingewachsen. Mhm. Hörst du jetzt auf, mich hier rumzuschießen? Du musst da näher ran. Er richtet mich so aus, dass ich genau vor dem Mikro sitze. Ja, du bist. Ich musste das jetzt sagen, mach doch einfach. Ich bin doch schneiden. Nee, jetzt lassen wir schön drin. Okay. Ja, das war mir klar. Immer drauf. Ja. Nein. Also, ich selber hatte gar keine Videospiele oder Konsolen oder Retro-Computer oder so, da meine Eltern da überhaupt keinen Bezug zu haben. Mhm. Durch meinen Cousin habe ich allerdings den Game Boy dann kennengelernt, mit den Spielen hauptsächlich Tetris, dann gab es da noch die Simpsons, Mario Land 1 auf jeden Fall. Mhm. Und irgendein Flipper war, glaube ich, auch noch mit dabei. Pinball of the Gator, bestimmt. Ja, bestimmt. Und ja. Dann haben wir noch auf der PlayStation gespielt. Da war mein Lieblingsspiel Herkules. Und auch noch ein Pinball mit Funfair und so. Ja, das war wahrscheinlich True Pinball. Ja, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Und ansonsten, also ein paar meiner Freundinnen hatten auch Konsolen. Die eine hatte einen Super Nintendo, da haben wir schon mal Mario Kart drauf gezockt. Oder die anderen, die waren eher so PC-Spieler. Da gab es dann Krog zum Spielen oder Lost Vikings, daran erinnere ich mich noch. Aber wie gesagt, ich selber hatte halt gar nichts und war halt eher so die Brettspielerin, würde ich so behaupten. Mhm. Also das war halt in der Familie eher so verbreitet, Brettspiele, Kartenspiele und sowas. Bloß nichts Elektronisches. Nein, Quatsch. Nee, das ist heute anders, das ist richtig. Ne, es gab aber halt einfach keinen Bezug dazu. So, ne? Ja. Und ja, seit ich Marco kenne, ja, habe ich mich natürlich dann automatisch irgendwie mit dem Thema befasst, ne? Ja. Also ich habe sie nicht gezwungen. Also es macht sie ganz. Also. Das stimmt, aber wenn man dann immer so neben so bei den Sendungen dabei sitzt und so, dann fällt einem doch schon mal der ein oder andere Kommentar ein und den wirft man so in den Raum. Mhm. Ja. Dann wird das irgendwann immer mehr. Sehr schön. Bis die Leute dann sagen, zeig dich doch mal. Wer ist denn das, der da spricht? Die soll mal richtig in das Mikro reden. Mhm. Was sagt die denn da und so? Ja, die soll mal vor die Kamera gehen. Die soll sich mal hier hinsetzen und sich mal dabei setzen. Ja. Und irgendwann saß Sabrina mit daneben. Genau. Sehr schön, sehr schön. Total schön. Schöne Story. Mhm. Mhm. Ja, und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Sendungen, ich glaube 20 Sendungen, bin ich fest mit dabei. Eigentlich immer mit dabei. Ja, kann man so sagen. Mhm. Als Deko. Na. Oh. Auch. Auch. Mal auf. Natürlich. Jungs freuen sich immer. Ja, klar. Sehr schön. Eine Frage an euch beide, am besten nacheinander beantworten, sonst ist es immer so schwierig, das rauszuhören. Was ist euer Lieblingsspiel auf dem Gameboy? Und habt ihr ein Gameboy-Spiel, was ihr früher vielleicht gar nicht gespielt habt und dafür heute umso mehr? Also meins früher war auf jeden Fall Mario Land. Da bin ich immer bis zu den Chinesen oder Japanern oder was es war gekommen. Und habe mich immer geärgert, wenn ich da nicht weitergekam. Ja. Und habe da meinen Cousin gebeten, dass er dann für mich weiterspielt, weil ich das Ende unbedingt mal sehen wollte. Wenn der Mario endlich mal durchkommt und auf die richtige Prinzessin trifft. Sehr schön. Was ich jetzt neu kennengelernt habe und ab und zu mal gespielt habe, ist, wie heißt das nochmal, mit den Steinchen weghauen. Marios Picross. Ja, Picross, genau, richtig. Okay. Hören wir heute auch zum ersten Mal in diesem Tage. Ehrlich? Ja, ja, ja, gut. Zumindest dass Picross so angesagt bei jemandem ist. Und was sind deine Lieblingsspiele früher und heute gewesen, Marco? Also meine Lieblingsspiele, ui. Ich habe Spider-Man auf dem Gameboy sehr gerne gespielt. Ja. Das erste Spider-Man und das war richtig, richtig cool. Das war eine coole Umsetzung des Comics. Ja. Ja. Gutes Spiel auf jeden Fall. Es ist selten eigentlich bei solchen Umsetzungen von einem Film oder von einer Serie, wie auch immer. Und selten, dass solche Spiele gut sind. Und das Spiel war wirklich cool. Ja. Schwer. War wirklich schwer. Also ich glaube, ich bin nicht weiter wie in den zweiten oder dritten Level gekommen. Mhm. Aber ich habe es immer wieder probiert, ja. Ja. Ja, ein schlechtes Beispiel ist da, glaube ich, Superman auf dem Gameboy. Ja. Da wird's, glaube ich, richtig, richtig übel. Ja, und ansonsten gespielt bis zum Erbrechen natürlich Super Mario Land. War auch eines meiner ersten Gameboy-Spiele. Mhm. Neben Tetris natürlich, was natürlich bei meinem Gameboy ja auch dabei war, was ich auch gespielt habe, bis dass die Tasten gequalmt haben. Hast du deinen Gameboy auch zu Weihnachten bekommen? Wie so ziemlich jeder andere unserer Gäste heute? Das ist jetzt. Oh. Wir haben damals einen zweiten Gameboy bekommen, also mein Bruder. Ja. Und der hat den auf jeden Fall zu Weihnachten gekriegt. Aber bei mir weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob es den mal zwischendurch gab, weil Papa hat hin und wieder auch schon mal so zwischendurch ein paar Sachen gekauft. Die standen dann plötzlich dann da und ja, man dann mitgenutzt, ne? Cool, so cool. Dann jetzt, das ist jetzt dein Geschenk, dann weiß ich hier nicht. Also es gab so ein paar Spiele oder so ein paar Anschaffungen früher, da war das dann so in der Art, aber beim Gameboy, doch, könnte auch sein, dass das ein Weihnachtsgeschenk war. Doch, doch. Doch, doch. Natürlich. Ach, du leck mich am Arsch, jetzt weiß ich es wieder. Ich hab diese LCD-Spiele ja vorher gehabt. Ja, die Game Watch-Spiele wahrscheinlich. Ja. Ähnlichen Teile. Also wir hatten keine Game Watch, also wir hatten von Elite, also die gab es im Kaufhof früher. Ja. Von Elite gab es so LCD-Spiele, die waren halt, die sahen aus wie die Game Watch von Nintendo, ne? Aber waren halt nicht so teuer, ne? Mhm. Und und dann weiß ich halt noch, wie damals ein Kumpel von meinem Dad den Gameboy mitbrachte aus den USA. Der war also in den USA gewesen, hat den da schon mal mitgebracht und da gab es den in Deutschland wohl noch nicht. Oder so. Oder war kurz davor, glaube ich, dass der in Deutschland rausgekommen ist. Ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall brachte der den mit und ich hatte den das erste Mal da in der Hand und habe gedacht, geiles Teil. Gut, geiles Teil. Du kanntest ja nichts anderes. Ne? Das war ja plötzlich einmal ein Hammer, ein Hammer-Fortschritt. Ja, diese LCD-Spiele und dann plötzlich dieser Gameboy. Wahnsinn, da kam richtig Musik raus, da bewegte sich alles drauf auf dem Bildschirm. Das war alles so, es wirkte so lebendig im Verhältnis. Das war irre. Und dann, ja, und ich glaube dann im selben Jahr, dann richtig, da gab es den dann zu Weihnachten. Boah, was war ich happy. Wie alt warst du denn da? Da war ich happy. Das muss ja dann entweder 90 oder 89 gewesen sein. 90. Wenn 89 kam der ja raus in Deutschland. Nee. 90 in Deutschland. 90. Dann muss es 90 gewesen sein. Ja, und wie alt warst du da? Also muss ich 10 Jahre alt. Da war ich 10 Jahre alt. Und Sabrina, wie alt warst du, wo du zum ersten Mal Kontakt mit Gameboy hattest? Ihr müsstet das Gesicht gerade sehen. Keine Ahnung. Kann leider nicht mehr sagen, wann ich das erste Mal mit meinem Cousin gespielt habe. Keine Ahnung. Ja, was schätzt du denn? Schätz mal. Man fragt Frauen nicht nach dem Alter. So. Das Alter ist kein Geheimnis, aber ich weiß wirklich nicht, was das sein. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich weiß genau, was der Frampi hinaus will. Auf was denn? Auf den Vierjährigen. Ja. Ja, wir hatten vorhin einen Gast, der hat mit 4 Jahren einen Gameboy bekommen. Ach so. 10 warst du bestimmt aber auch schon, ne? Also, ja, irgendwie so. Ja. Ja. Ja. Wenn ihr auf dem Gameboy heute spielt, welches Modell bevorzugt ihr da? Den Classic, den Pocket, Advanced, Light? Also im Grunde, ich habe den Classic habe ich auch. Ich habe den SP, den Advanced SP. Ja, das war es eigentlich immer so derzeitig an Gameboys. Mein Classic ist auch noch sogar noch der, den ich damals hatte. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das jetzt der war, den ich bekam zu Weihnachten oder der von meinem Bruder. Oh, aber immerhin. Also der ist auf jeden Fall noch von früher. Aber da ist die Scheibe vorne ab und da muss ich mal gucken, dass ich eine neue Scheibe kriege. Ja, also den benutze ich so zum Spielen eigentlich eher nicht. Mhm. Eher so zum Angucken. Ja. Ich spiele, benutze ich echt den SP, weil er ist auch beleuchtet und da braucht man nicht so direkt das Licht. Und ist grundsätzlich, auch wenn man kein Licht anhat, ist der SP ja auch super vom Bildschirm her. Das reflektiert schön. Und von daher finde ich den SP eigentlich eine super Gameboy-Spielmaschine. Ja. Ja, absolut. Sehr schön. Ja. Ja. Ist klein, finde ich. Also war schmal. Wenn man große Hände hat, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so riesen Hände, aber ich finde, der klassische Gameboy liegt besser in der Hand. Ja. Ja, also vom Feeling her kommt nichts an den Classic ran. Also da stimmt einfach der Abstand der Daumen und der Tasten, also und die, vor allem die Größe des Steuerkreuzes. Also das regt mich am meisten beim Game Boy Advance. Das ist das schlimmste Steuerkreuz, finde ich, überhaupt. Also das ist irgendwie so klein und reagiert irgendwie nicht so richtig. Also da kann ich sehr schlecht mitspielen. So, ja, sehr schön. Wir müssen jetzt auch tatsächlich schon langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt auch schon eine Viertelstunde schon rum. Dann bedanken wir uns auch bei euch für eure Zeit heute. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Kein Problem. Wir wünschen natürlich auch dem Gameboy alles Gute, zum Geburtstag. Genau, herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf, genau. Und das war eine schöne Zeit mit dir, Herr Gameboy. Und schade, der Mann, der das Teil erfunden hat, nicht mehr lebt. Nee, ja, stimmt. Ja. Leider schade, verstorben. Schade. Ja. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören voneinander und feiert noch ein bisschen den Gameboy. Jo, und weiter noch viel Spaß bei der Aufnahme. Danke. Vielleicht noch kurz für die Zuhörer, sagt doch noch, wo kann man eure Sendung sehen? Eure Internetadresse vielleicht noch. Also auf unserer Webseite, dort habe ich alles quasi gebündelt. Von dort aus kann man also auf den YouTube-Kanal und auf unsere Facebook-Seite. Wenn man einfach auf www.classic-videogames.de aufruft im Browser, von dort aus kann man also alles finden. Super. Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an alle Gäste, die heute dabei waren. Danke natürlich auch an euch beide, dass ihr hier so lange durchgehalten habt, Stunden. Von wann haben wir angefangen? Um 11 Uhr haben wir angefangen und wann haben wir Schluss gemacht? Ich glaube, war es noch vor 8 Uhr? Nee, ne? Es war schon weit drüber gewesen, ja. Ja, weit nach 8 Uhr, also. Ja. das waren einige Stunden, die wir hier gesessen haben und auf die Gäste eigentlich nicht gewartet haben, denn sie haben sich eigentlich die Klinke in die Hand gegeben. Wir hatten nämlich kaum Pausen dazwischen, mal eine Viertelstunde vielleicht. Und dann kam schon der nächste Gast. Aber es lief eigentlich sehr, sehr gut und reibungslos. Also besser her wäre es nicht gegangen. Also das war schon toll. Ja, auch im Geburtstagscast gibt es wie immer unseren Link-Tipp für die Zuhörer da draußen. Und der ist diesmal ja wieder recht einfach und den wird vielleicht jetzt auch niemanden wundern. Und zwar geht doch mal auf www.nintendo.de oder nintendo.com, aber natürlich jetzt nicht auf die normalen Seiten, sondern geht einfach mal auf archive.org oder archive.org und geht da in die Wayback Machine und da könnt ihr die alten Webseiten von Nintendo aufrufen und klickt euch doch da einfach mal in die Zeiten zurück, als der Game Boy auf dem Markt war. Da gibt es spannende Webseiten von Nintendo zu sehen, so um die Jahrtausendwende rum. Also einfach mal zurückklicken und Spaß haben zum Geburtstag des Game Boys. Ja, und das war er. Der große und vor allem sehr lange Geburtstagscast des DMG89 Talks. Vielen Dank fürs Zuhören und bevor ich euch jetzt verabschiede, euch beide, Alexander und Wrampi, vielleicht noch einen kleinen, ja, nennen wir es mal, Gedenkminute an den Erfinder des Gameboys, Gunpei Yokoi, der 1997 leider tragisch bei einem Autounfall verstorben ist. Dem haben wir nämlich das Ganze hier zu verdanken. Und deshalb wollen wir jetzt eine Gedenkminute einlegen und danach hört ihr wie gewohnt unsere Outtakes. Ja, und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit dem Gameboy für die Zukunft und ich verabschiede mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nun, ich könnte sexen. Hallo, your Gameboy, ey. Beim Gameboy, da müssen wir doch so Knöpfe drücken, wa? Ja. Das ist schon hart, ja. Und auch diesmal verweisen wir gerne auf die Website incompetech.com von Kevin MacLeod, dessen Musikstücke Show Your Moves, Steel Rods und Open Those Bright Eyes wir in diesem Podcast benutzt haben. MIDI Maze war so eins der Steckenpferde der Spielenacht, weil Thorsten Othmer so ein Atari-Sammler ist und viele Atari ST hat. Und wir hatten ja immer so ein MIDI Maze-Netzwerk und es gibt auch noch so eine Art Verein, der sich alle paar Wochen trifft. Da war auch schon auf der Homecom und die hatten wir eingeladen vor ein paar Jahren und hatten dann insgesamt 16 Atari ST miteinander verbunden, wo man MIDI-Maze spielen konnte. Und voriges Jahr hatten wir 10 miteinander verbundene Gameboy, die Sebastian Bach mitgebracht hat. Und da konnte man Faceball 2000 spielen, diesen MIDI-Maze-Klon für den Gameboy. Ja, da muss ich doch direkt mal rückfragen. Vielleicht erinnerst du dich ja noch, hattet ihr da ein extra Kabel basteln müssen, damit die Gameboys vernetzt werden konnten? Oh, das weiß ich gar nicht. Das hat alles Sebastian Bach gemacht, keine Ahnung. Aber dieses Jahr wird es auch wieder geben, allerdings in einem kleineren Rahmen. Es hat sich herausgestellt, dass 10 einfach zu viel war. Oder es waren 8, ich weiß es gar nicht mehr, 8 oder 10. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch 4 werden, weil es dann irgendwie leichter ist, Mitspieler zu finden. Ja, ich glaube, da gibt es auch erhebliche Slowdowns, glaube ich, bei 10 Leuten. Das ist die Funktion, mehr als 4 zu spielen, ist, glaube ich, nur im Code drin. Und erst wenn man sich glaube ich, ein bestimmtes bestimmte Kabelsituation schafft, so wie ihr es dann geschafft habt, dann wird erst der Multiplayer überhaupt sichtbar, glaube ich, in dem Spiel, soweit ich mich erinnere. Das kann sein, ja. Es ist halt auch ein bisschen ein Problem, wenn man so einen Tisch hat, wo 10 Gameboys liegen. Das wirkt natürlich nicht so attraktiv auf die vorbeigehenden Besucher, die so die vielen anderen bunten Bildschirme sehen. Vielleicht hätte man das besser bewerben sollen, diesen Tisch. Ja, gut, okay, das ist natürlich, bei so einer Ausstellung ist das natürlich was anderes. Wir jetzt hier so als Gameboy-Fanboys finden sowas natürlich super spannend. Mhm. Ja, klasse.